Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Und hier sind wir wieder in der mittlerweile wievielten Episode, lieber Basti? Ja, auf jeden Fall zweistellig mittlerweile. Also wir haben die zweistellige Sache übersprungen. Ich habe nämlich auch gerade auch nicht nochmal nachgeguckt. Und ich auch nicht. Aber wir haben ja auch zwei Zwischenepisoden, die wir über WhatsApp gemacht haben. Also das heißt, ja. Lieber Basti, soll doch der Hörer einfach mal, so ein bisschen was kommt auch mal von den Hörenden fordern. Ja. Guck doch mal in die Tabelle, nicht in die Tabelle, in den Episodentitel. Da steht da meistens vorne eine Zahl. Das ist dann die Nummer dieser Episode. Das stimmt. Übrigens, mir auf der anderen Gegenseite gegenüber ist der Herr Steffen Liebschner. Hallo, ja, ich wollte mal sagen, wer da ist. Ja. Genau, dich habe ich mit meiner infantilen Frage auch schon vorgestellt. Das bin ich gewohnt. Immer diese Schleichwerbung hier. So. Übrigens, wir können es ja auch so machen, für den Typ, der schneidet, das wird ja wahrscheinlich ich sein, dass wir jetzt einfach ich einen Satz sage und dann können dynamisch, vielleicht ist das ja in der Zukunft möglich, dynamisch einfach die Folgennummer eingeblendet werden. Ich sage jetzt sowas wie, willkommen in der Folgennummer. Yeah, krass, oder? Ja, das könnte Spaß beim Programmieren. In der viel Spaß beim Programmieren. Dankeschön, ich bin dran, ich arbeite dran. Ich hatte ein Startup in Berlin. Ja. Das ist schön. Wir müssen gucken, dass die Skype-Verbindung heute aufgestellt. Ich habe es heute auch ausnahmsweise mal an das richtige LAN-Kabel angeschlossen, das Laptop. Ich auch. Ich hoffe auch, dass das funktioniert. Und beim letzten Mal war es ja eher mein Problem, ne? Falls wir uns an die letzte reguläre Folge erinnern. Wir hoffen, dass wir durchhalten. So. Ja, richtig. Zumindest ist das Netz, also an uns liegt es ja in den seltensten Fällen. Natürlich nicht an uns, Entschuldigung. Und Basti, wir hatten ja irgendwann hatten wir, ich glaube, das war in der Star Wars WhatsApp-Folge, also in der Star Wars Podcast-Ping-Pong-Episode. Die noch nicht existiert. Die jetzt die noch nicht draußen ist, aber wenn die erscheint, dürfte der Hörer eventuell wenn das dann jetzt hier erscheint, dann ist sie ja schon erschienen sein würden. Dieses Zeitparadoxon. Also, das ist fantastisch. Ja, also dieses. Darauf ein Chianti. Präzise. So, das sind wir wieder bei Doc Brown. Da hatten wir eine Hausaufgabe uns gegenseitig aufgegeben, lieber Basti. Und jetzt kommt der Spoiler. Wir haben es getan. Wir haben beide die Hausaufgabe erfüllt. Wir haben es quasi miteinander getan. Achso, das muss ich kurz noch nachreichen. Ich wollte ja die Episode eigentlich eröffnen mit dem erotischsten Wort Hessens. Jetzt kommt's. Das käme dann jetzt. Achtung. Passen Sie auf, schützen Sie sich vor den Hörgeräten, weil Hörgeräusche. Ich komme jetzt zum Orgasmus bekommen. Achtung. Ich helfe, ich habe Angst. Aje, beje. So. Aha, der Marlin, hi. Der alte Marlin. So. Wir haben die Hausaufgaben gemacht, die da waren, dass ich eine Folge The Mandalorian gucke und du eine Folge. Das wäre zu einfach. Das hätten wir beide super gut hinbekommen. Wir haben es andersrum gemacht. Also, im Grunde stimmt das auch, weil wir beide haben jeweils von jedem eine Folge gesehen, das oder? Das ist korrekt, das ist richtig. Ja. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit deinem Lieblings-Streaming-Dienst anfangen oder vielleicht lieber mit meinem Lieblings-? Nein, es stimmt gar nicht, es ist nicht mein Lieblings-Streaming-Dienst. Das können wir dann auch nochmal aufklären, welcher dein Lieblingsstreamingdienst ist. Aber ich habe so leichte Tendenzen. Wenn ich mal raten müsste, würde ich sagen. Ja, dann rat mal, würde mich jetzt interessieren. Fängt mit N an und hört mit X auf. Ja, schon eher. Ja, naja, gut. Ich würde sagen, fang doch du dann mal an. Was hast du denn dem Mandalorian abgewinnen können oder eher nicht? Oh, ich hätte jetzt gern diese Star Wars Schriftart, die so in den Raum reingleitet mit den. Aber wir können ja aus GEMA-Gründen sowas nicht spielen. Es begab sich zu einer Zeit. Nee, wie fing es mal an? In einer weit, weit entfernten Galaxis. Genau. Ja, aber die gibt es ja bei den Serien nicht. Warum gibt es die dann? Nee, stimmt. Weil es scheiße ist. Nee, weil es die nur bei den Saga-Filmen gibt, tatsächlich. Ja, das ist auch richtig so, weil nur die gehören zur richtigen Saga, aber zu dem Thema haben wir uns ja schon lang und breit diskutiert. Ich durfte im Steffens neuem Lieblingsstreaming-Dienst, der auch ganz wenig Platz in den letzten Folgen eingenommen hat, nämlich Disney Plus, durfte ich mir freudigerweise Mandalorian anschauen. Ja, ja. Mandalorian. Auf Deutsch der Mandelesser, keine Ahnung, was es auf Deutsch heißt. Das ist ein Mischwort aus Mann wie Mensch, also Mensch wie Mann, also Mann wie Mann und DeLorean, also das Zeitreiseauto. Also zurück in die Zukunft. Was hat denn das damit zu tun? Nein, der Mandalorianer, das ist ein... eine Gruppe, ne? Eine Gruppe, ein Volk, ein Stamm von einem Planeten, ne? Und das ist halt im Grunde sind das die Kopfgeldjäger. Also ja, auf jeden Fall ein Volk von Raubein, wie man auf jeden Fall auch in der Serie merkt. Ja, ich durfte mir... nachdem Chef mich dazu angefangen hat aufzufordern und mir dann auch gleichzeitig hat aber versprochen, Picard zu gucken, was mich auch sehr freut, habe ich mich mal in The Mandalorian reingestürzt. Und man muss ja auch einfach sagen, die Serie wurde ja für Disney Plus als ein Zugpferd benutzt, um so ein bisschen Werbung dafür zu machen. Vor allem wurde es ja, glaube ich, die erste Folge auch auf ProSieben gezeigt. Ich habe sie jetzt da nicht gesehen. Ich habe sie dann halt in dem bekannten Streamingdienst mir angeguckt. Ich muss ja immer den neuen heißen Scheiß haben. Mhm. Und ja, wo fange ich an? Ich habe es mir in mein Büchlein geschrieben. Es sind nicht viele Notizen, aber was ich verstanden habe. War ja auch nicht lang, die erste. Jetzt wird es ein bisschen wie Star Wars News der Woche und ich fühle mich wie Herr Körber, weil in den Star Wars Serien habe ich wirklich gar nichts am Hut. Ich habe auch nie das von dir geliebte Clone Wars, glaube ich, magst du, glaube ich, ganz gern, ne? Die Zeichentrickserie. Ist das, oder ist das eine Animationsserie? Es gibt zwei Ausführungen. Es gab eine Zeichentrickserie und jetzt gibt es halt diese, oder was heißt auch schon mehrere Jahre, diese CGI-Zeichentrickserie oder Animationsserie, die jetzt halt fortgesetzt wird. Aber so viel habe ich davon tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Also ich Fan würde ich jetzt davon nicht sagen. Ich werde mir jetzt dann aber die ganze Serie dann mit den neuen Staffeln einfach nochmal angucken. Ja. Ja, jeder wie er mag. Ja. Und zwar habe ich mir die Handlung angeguckt. Ja. Und die Handlung steht bei mir drin mit Kopfgeldjäger holt am Anfang der Serie blaues Vieh, drückt kühle Sprüche. Dann habe ich mir aufgeschrieben, die Blurks. Da habe ich, jetzt weiß ich nicht mehr, was die Blurks waren. Das weißt du wahrscheinlich noch, weil du die Serie, weil du ja sehr gut die Sachen merken kannst. Und das war's. Okay. Das sind die Notizen, wie ich mir das Sehens gemacht habe. Ja, viel Handlung hat es ja auch nicht wirklich, aber nee. Erzähl mal. Also, wir müssen ja dazu sagen, so eine Episode ist eine halbe Stunde lang. Genau, also ich habe es mir angeguckt und ich muss im Nachgang sagen, habe ich mit meinem Vater mal drüber gesprochen, weil der auch der guckt gerne beide Star Wars und Star Trek. Und der hat jetzt The Mandalorian, glaube ich, auch im Free TV geguckt und hat sich geärgert, weil er nicht die nächsten Folgen gucken kann, denn er fand es sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe mit meinem Vater gesprochen und habe, ohne seine Meinung zu erfragen, angefangen zu erzählen, so, ja Vater, ich habe The Mandalorian geguckt, ist ein Typ, der ist cool, westernmäßig, der ballert ein bisschen rum, findet auch einen lustigen Druiden, haha, und zum Schluss findet er eine Filmfigur, die uns allen sehr bekannt ist, die ja natürlich auch ich schon kannte, aber das ist natürlich jetzt nicht das Schlimme daran, die auch nicht sehr schön niedlich ist, das ist der kleine Baby Yoda. Und dann habe ich das so runtergerissen und dann meinte mein Vater, nicht sehr schön niedlich gesagt? Ich finde den hässlich und dann sagte mein Vater, und dann habe ich aufgehört, dann haben wir so richtig verrissen und dann meinte er zu mir, ja, ich fand die gut. Ich dachte so, das ist meine Basis zwischen mir und meinem Vater. Also ich versuche auch zu erklären, woran es liegt. Ich gebe gerne zu, ich war ja schon in unserem Gespräch, in unserer WhatsApp-Folge so ein bisschen negativ bezüglich. Ein bisschen voreingestellt und habe auch wirklich versucht zu sagen, so Basti, jetzt sitze dich hier mal schön mit deinem Star Wars Merchandising Futter, galoranisches Popcorn, keine Ahnung, was es da gibt, habe ich mich hingesetzt aus meiner R2-D2 Schüssel, mir so ein bisschen Müsli zusammengetan, so C3PO Müsli und habe das dann schön gefuttert und geguckt. Und das ist das Problem für mich. Es gibt nicht so viel Handlung und es ist sehr klassisch, muss ich sagen. Also es ist so klassisch Western. Du kennst mich ja, Steffen, mittlerweile schon. Und du weißt, ich mag es immer so ein bisschen düster. Ich muss schon zugeben, der ist schon ziemlich cool, der Typ. Der hat, der also ich muss zugeben, er, dieses blaue Vieh holt. Du musst nachher alles mit Details ausfüllen. Ich habe keine Ahnung. Also dieses blaue Vieh holt, das so viel redet. Hm? Grün ist es. So siehst du, ich habe mir noch nicht die Farbe gemerkt. Das grüne Vieh. Mann, Alter. Also ich habe gedacht, das Vieh am Anfang, also dieser erwachsene Kerl, der wäre blau gewesen. Aber okay, also, gut, dann genau. Ach so, weil Yoda, das weiß ich auch, ist grün. War aber nicht Yoda. Naja, gut, egal. Oh Mann. Mini-Yoda. Gut, jedenfalls. So fühlt sich, glaube ich, Herr Hammes immer bei Star Wars News der Woche. Nee, naja, auf jeden Fall. Ich fand schon ziemlich cool, dass der dieses blaue Vieh, grünes Vieh, in sein Raumschiff mitgenommen hat und dann geht dieses blaue Vieh auf Toilette und tut so zwinki-zwinki, als würde sie wirklich auf Toilette gehen. In Wirklichkeit sucht sie sich halt eine Fluchtmöglichkeit und dann dreht sich um und da steht der Mandalorianer und sagt, haha, du kommst jetzt, keine Ahnung, was der gesagt hat, irgendein coolen Spruch, so cooler Spruch, Ende. Und dann ist er halt eingefroren in diesem, wo er auch schon... Ach so, ja, das war ganz am Anfang der, ja, ja. Genau, Han Solo, das ist ja im Endeffekt, wie mir der Charakter dargestellt worden ist. Mein Problem ist, ich kann mich halt in den Charakter auch gar nicht einfinden. Erstens stört mich, dass er natürlich nie seine Maske abnimmt, also das ist natürlich wahrscheinlich das coole Accessoire, was diese Serie hat. Und das zweite ist so, er ist halt so ein bisschen platt, ne? Er drückt halt coole Sprüche, aber ich finde, da fehlt so ein bisschen mir die emotionale Tiefe. Ich fand das schon gut, dass er irgendwann angefangen hat, zu dieser einen Dame zu gehen, um sich sein cooles Rüstungsteil zu machen, damit er eine Schulter drauf geht. Übrigens, das hat mich nachher richtig gestört. Dadurch sah der immer asymmetrisch aus. Der hatte immer so eine glänzende und der Rest war dieses Lumpengewand, was er die ganze Zeit rumgetragen hat. Da habe ich gedacht, könntest du nicht auf beiden Seiten Schulterdinger, kannst du nicht Hälfte von deinem scheiß Material machen, damit es mich nicht jedes Mal so aufregt. Und im Endeffekt endet die Folge ja damit, dass er nachher irgendwo Mini-Yoda abholen soll. Er weiß es ja natürlich dann auch nicht, weil es ist ja so ein großer geheimer Auftrag, der wird ja auch noch so richtig angespoilert. Oh, da kommt was auf dich zu, das musst du holen, Geheimnis. Und wieder. Das Problem ist, wenn du schon weißt, was es ist, dann ist dieser tolle Effekt mit dem nicht mehr so groß. Das, ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Dann hätte ich wahrscheinlich auch wirklich gedacht, so, oh ja, cool, Yoda ist auch dabei. Ist, ich weiß, es ist nicht Yoda. Das ist natürlich der Fluch jetzt, dass das Ganze bei uns ein halbes Jahr später angefangen hat. Ne? Also das war halt, da konntest du dich halt dem erstmal gar nicht mehr entziehen. Das wusste halt im Grunde jeder schon vorher. Ja. Und ich finde Droiden, die finde ich ja am witzigsten, den Droiden, diesen Selbstzerstörungsdroiden, kann ich mir jetzt in Luft jagen, den fand ich lustig, der hat immer gesagt, kann ich mich jetzt selbst zerstören, und sagt, nein, du wirst jetzt nicht selbst zerstören. Das fand ich ein paar witzige Gags, dann gab es halt ein bisschen Schießerei und Punkt, das war es dann für mich. Mich hat es jetzt nicht so geholt. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das aufgrund meiner Voreinstellung war oder ob mir da noch so ein bisschen was gefehlt hat. Ich hatte ja schon mal gesagt, so Star Wars-Serien, ich habe lieber die Saga-Filme, wo ich halt auch die Star Wars-Feeling nicht von Anfang an habe. Ich finde auch, es fehlt dieses Texteinblendungsding für mich einfach, weil ich an Star Wars direkt an das denke. Und dann fehlt mir auch schon ein elementarer Bestandteil, auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist. Aber ich bin gespannt. Du kannst gern sagen, was du gerade gut findest und wie du es findest. Also gerade mit der ersten Episode war ich auch so ein bisschen, naja, also die Erwartungen waren halt sehr hoch, weil sehr gehypt die Serie und sowas. Dann sehe ich die erste Episode auch auf ProSieben damals, war allerdings auch damals, glaube ich, nicht so wirklich in dem Modus, das mir irgendwie anzugucken. Jedenfalls lässt es mich auch eher so, naja, so, bis halt dann die Stelle, als dann eben Baby Yoda, beziehungsweise the Child, also das Kind auftaucht und dann... Ich meine, klar, ich wusste ja von dem Vieh, ich kannte auch schon, wie es aussieht und sowas und auch schon vor Ewigkeiten Merch bestellt und sowas, aber Was auch sonst. Was auch sonst. Aber da hat es mich auch so, das dann agieren zu sehen endlich mal, bist du richtig, ja? Das hat dann schon, hat mich dann doch nochmal abgeholt und dann habe ich Folge 2 angeguckt und muss sagen, also mit Folge 2 steigert sich immer weiter. Also die Handlung ist wirklich nicht sonderlich, nichts sonderlich Neues und sowas, aber der Typ, der Mandalorianer, der baut irgendwann tatsächlich, du nimmst den was ab, also obwohl du nicht siehst, wie sein Gesicht reagiert oder sowas, hat er das so gut drauf, das trotzdem irgendwie zu transportieren, was jetzt gerade in ihm vor sich geht. Okay. Und, das funktioniert ganz gut. Also das hat mich dann doch überzeugt. Und ich gucke weiterhin. Also noch erscheinen ja neue Folgen. Und im Herbst dann auch die zweite Staffel. Also ja, bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Also hat dir die erste Folge eigentlich auch nicht so gefallen, erstmal. Ja, was heißt, die war halt overhyped. Also das heißt, man wusste eigentlich schon, wie du schon sagst, auch schon zu viel von der Handlung im Grunde. Also diese große Endauflösung, dieser große Cliffhanger im Grunde, der es ja sein sollte bei der ersten Episode, um die Zuschauer dann dran zu fesseln und zu sagen, hier schaltet wieder ein, wusste ich halt auch alles schon. Ja, 50 Jahre, okay. da denkst du erstmal gar, dass natürlich, wenn du es nicht weißt, denkst du dann nicht dran, dass da ein Baby da sitzt. Ja? Und wie gesagt, das wusste ich halt schon und hätten wir eigentlich Spoiler sagen müssen? Naja, egal. Also, das ist, also wie gesagt, jeder, der so ein bisschen in der Filterbubble drin ist, hat es schon mitbekommen. Aber führt keinen Weg dran vorbei. Und die das sich dann wirklich überraschen lassen können, die haben ja dann eh nochmal einen Vorteil. Also das ist, oder hatten den bisher jetzt schon. Ja? Also ich nehme an, dass jeder, der so halbwegs an Star Wars interessiert hat und Disney Plus hat oder eben die Pro-7-Episode gesehen hat, der hat das mittlerweile gesehen und von daher ist ja jetzt kein großer Spoiler gefahren an der Stelle. Ja, nee, also wie gesagt, es macht mir im Moment richtig viel Spaß, auch weil die jetzt so ein bisschen auch, es ist kein großer Spoiler, dass es sich dann weiterentwickelt und man in gewisser Weise heimatlos ist ein Stück weit, aber das, wie sich das alles dahin entwickelt, das muss man sich am besten selber angucken. Ja. Wie sehr bezieht sich diese Serie eigentlich auf die Saga-Filme? Ja, insofern jetzt gar nicht, außer dass man erfährt, dass halt dass es die Republik nicht mehr gibt, ne, das Imperium nicht mehr gibt, so rum, Entschuldigung. Also dass das Geld, mit dem die zahlen wollen, zum Teil auch wohl schon keinen Wert mehr hat und bisschen weniger wertvoll angesehen wird oder so, ne? Okay. Die ganzen Credits und sowas mit Imperium-Stempel drauf, naja, das wird dann nicht ganz gern genommen, das Geld so, ja, und okay. So Sachen halt, ja. Aber also ich spiele ja zwischen Ursprungstrilogie und neue Trilogie, ne? Also von daher. Ursprungstrilogie und neue Trilogie heißt, okay, also zwischen 6 und 7. Genau. Für mich. Ja. Okay, verstehe. Richtig. Ja. Also theoretisch könnte man jetzt in beide Richtungen irgendwelche Verknüpfungen aufbauen, dass man sagt, hier, da und da könnten eventuell schon als Kind oder was weiß ich, ja. Also da das könnte sein. Bisher ist mir da jetzt noch nicht viel aufgefallen. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch in dem Star Wars Podcast schon gesagt, dass so richtig drin bin ich da auch nicht, als dass ich da jetzt jeden kleinen Hinweis erkenne. Aber so prinzipiell, also so eine Serie allein aus diesen Kopfgeldjägern, Marke Boba Fett halt, ne, ist halt dann schon doch irgendwo. Und so dieses ganze Wild West Setting finde ich da auch ganz gut. Der ganz Weißt du, was eine Serie, die mir gefallen würde, wäre, wenn sie nach der neuen Trilogie einfach spielen würde, um zu wissen, wie es danach eigentlich weitergeht? Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe schon wieder vergessen, wie die neunte Episode von Star Wars ausgegangen ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ich bin halt eher der Fan. Das war auch schon bei Der dunkle Turm, den ich gelesen habe. Mhm. So habe ich übrigens nie geschaut, weil ich das mir nicht antun wollte. Mhm. Bei Der dunkle Turm, der hat bei Stephen King hat 7 bis 8 Bände, meine ich. Mhm. Es steinigt mich jetzt nicht, Stephen King-Fans. Und es gibt da einen Band, Nummer 4, der erzählt nur von der Vergangenheit des Hauptcharakters. Die setzen sich an ein Lagerfeuer und dann sagt er, da, so war ich damals. Mhm. Und dann lese ich das und nach so 100 Seiten merke ich so, ich bin eigentlich wirklich zu fixiert auf das, was er erreichen will. Also in dieser Romanreihe will ja ein Typ zu einem dunklen Turm. Das ist die ganze Prämisse, um die Welt zu retten. Mhm. Und diesen vierten Band habe ich eher so gelesen. Naja, okay, da macht er jetzt gerade das und Blätter, Blätter, Blätter. Und mit dem war ich am allerschnellsten vorbei, weil ich einfach, ich kann mich einfach nicht darauf konzentrieren, wenn ich schon weiß, wie eine bestimmte Sache ausgeht, dann nochmal rückblicken zu. Außer der Charakter ist halt super interessant und der war halt für mich in der ersten Episode eher so, naja, war halt so, ging so. Danke für den Schnappschuss übrigens. Ja, gerne. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch, Steffen, du musst es ja auch in das Hausaufgabenmäßig erlegen. Ich bin so gespannt, wie hat dir Picard gefallen auf Amazon Prime? Ja, also ähnlich gut wie, also mir hat Picard ähnlich gut gefallen wie dir Mandalorian, der erste Teil. spuck nicht in die Flasche. Also dadurch, dass es ja auch ungefähr eine Stunde lang ging oder so, ne, ja, bin ich auch zwischendrin mal eingeschlafen. Ey, ich bin nicht böse, ich kann es verstehen auf der einen Seite. Also es ist halt, natürlich, man kennt Picard, ja, also, selbst ich kenne Picard, ich habe ja damals Next Generation bestimmt nicht oft, aber doch ein paar Mal gesehen. Mhm. Und also von daher kannte ich natürlich Picard und auch so seine Crew im Grunde, aber die spielt ja nun wirklich nur eine ganz geringfügige Nebenrolle. Erstmal. Und so dieses, ich ziehe mich zurück und für was er steht und so, also der Ansatz, was dahinter steht, ja, warum er sich jetzt zurückgezogen hat und warum er so gegen diese Föderation ist, das finde ich schon ganz interessant. Aber wer jetzt sie ist, die da plötzlich auftaucht und also es war halt, also es war so ein bisschen so, so einerseits will ich es interessant finden, andererseits, ich komme nicht so richtig ran. Also ich müsste dann wirklich mal auch da mit der zweiten Episode weitergucken oder vielleicht mal die erste gucken. Vielleicht gerade genau in dem Moment, wo ich das Nickerchen gehalten habe, was Eporalis erklärt. Kann sein, was ich kann dann sein nicht mitbekommen habe. Aber tatsächlich, also ich habe es versucht, vielleicht lag es auch an dem Dach, dass das wieder mal nicht so gut funktioniert hat bei mir. Das gibt es halt so Tage. Dann nehme ich mir dann was vor und sage, ach komm, jetzt guckst du das halt mal weg. Und dann bist du aber doch irgendwie so platt von dem Tag, weil irgendwas war, keine Ahnung. Und dann bin ja im Moment sowieso eher ganz schnell platt so, weil man bewegt sich halt so wenig irgendwie. Das stimmt und, allerdings. Jede Bewegung, die du machst, ich bin, also Mittagsschlafen. Es ist wie bei welcher Film war das denn nochmal? Bei Wall-E, wenn Wall-E diese Raumstation entdeckt so und alle sind fett auf dem Stuhl, ungefähr fühle ich mich auch so gerade. Sind wir in ein paar Monaten dann auch unterwegs. Also das ist, naja. Zur Info für die Hörer, wir machen während der Corona-Krise gerade diese Aufnahme. Richtig, ja. Deswegen, ihr wisst, wie es mit der Bewegung ist, aber mehr wollen wir es jetzt auch nicht thematisieren. Aber nur damit ihr wisst, genau, wenn ihr später hört und das ganze Thema ist vielleicht durch, dass ihr das einordnen könnt. Ja, also wie gesagt, das wäre schön. So ein bisschen, also ich meine, ich mag Sir Patrick Stewart, mag ich ja prinzipiell, auch allein wegen seinen X-Men-Auftritten und sowas, oder in Logan war er ja großartig. Weil da war super, Fand ich immer noch fast die beste Umsetzung seinerseits. Und deswegen, also da hat er immer schon mal Vorschusslorbeeren bei mir und seine Umsetzung jetzt hier wieder fand ich eigentlich ganz gut. Aber so dieses ganze Drumherum hat mich irgendwie noch nicht so richtig gepackt. Also, ne? Ich kann gerne mal ein bisschen was erzählen zur Story, damit dann ein bisschen noch klar wird. Also ich bin ganz schlecht, ich habe jetzt wenig Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ich schreibe lieber noch mal kurz was auf. Aber es geht im Endeffekt darum, dass der gute Jean-Luc Picard nicht mehr Captain eines Raumschiffes, mittlerweile sich zurückgezogen hat in Frankreich auf einem Weingut. Ja, genau. Und da fängt auch für mich der Part an, wo ich Steffen recht gebe. Am Anfang wirkt es so, als wenn wir Jean-Luc Picard dabei zugucken, wie er als Rentner auf dem Weingut rumhampelt. Ja. Malt er mal ein Bild, dann geht er von hier nach da, bedeutungsschwanger, hält mal ein Interview über seine früheren Zeiten, wo auch dabei rauskommt. Das fand ich wiederum gut, die Szene. Also das war jetzt so das, wo ich gesagt habe, ja, da kriegen sie mich vielleicht. Und es wird zum Beispiel klar, dass er in der Vergangenheit wohl irgendwie daran beteiligt war, dass ein romulanischer Planet oder das Volk, glaube ich, irgendwie ausgerottet worden ist oder sowas in der Art, habe ich so in Erinnerung so ein bisschen. Das ist aber nicht das Wichtige in dieser Folge, auch wenn es thematisiert wird. Das ist auch der Grund, warum es einen Bruch mit der Föderation gab, sondern es taucht ein weiterer Charakter auf, eine Frau, und es stellt sich im Laufe der Folge raus zum Thema Spoiler, sagen wir hier, auch hier spoilern wir, haben wir jetzt bei Mandalorian nicht gesagt, aber hier sage ich es auch nochmal ganz kurz vorher, dass im Endeffekt sich so ein bisschen herausstellt, ich nenne es jetzt mal, die Tochter von Data ist. Und wer weiß, wer Data ist. Data war eines natürlich der super tollen Charaktere von The Next Generation, ein Android, der nachher auch Gefühle hatte, weil er einen Gefühlschip bekommen hat. Und die Folge fängt natürlich auch fantastisch an, indem natürlich direkt Data und Jean-Luc Picard direkt zusammensitzen. Und ich gedacht habe so, boah, es fängt direkt mit Data an, das ist ja super. Und im Laufe dieser Folge, vielleicht Steffen da eingeschlafen, gibt es auch sogar noch ein bisschen Action, weil ich kann verstehen, dass die erste Hälfte habe ich mitbekommen. Ja. Okay, dass die erste Hälfte dieser Folge Also es hat Slow Pacing, also auf Deutsch, es dauert ziemlich lang, bevor mal irgendwann etwas passiert. Und was für mich als Star Trek The Next Generation von den alten Folgen, dazu muss ich auch sagen, ich glaube, im Gegensatz zu dir habe ich wahrscheinlich noch nie so richtig am Stück alle Folgen von The Next Generation gesehen. Aber die Folgen, die ich mal gesehen habe, The Next Generation ist ja so ein bisschen untypisch. Während ja davor die Original Series mit Kirk, ja so dieses typische, wir gehen auf einen neuen Planeten, schießen rum, Kirk macht mit irgendeiner Außerirdischen rum, das war's dann. Ich hab The Next Generation auch nicht am Stück gesehen, aber wie gesagt, ich habe da einzelne Folgen. Du hast sie mehrmals gesehen, hast du doch gesagt, ne? Na, einzelne Folgen habe ich gesehen. Ach, einzelne Folgen. Ach, du auch. Okay, Entschuldigung, habe ich es falsch verstanden. Wirklich nur einzelne Folgen, also relativ, also ich weiß nicht wie viel, aber nie am Stück oder sowas, also ja. Okay, also ich habe auch nur einzelne Folgen gesehen und bei The Next Generation geht es ja viel um sozialkritische Fragen. Er ist manchmal gar nicht so, dass sie großartige Action mit drin sind, aber es gibt halt auch super gute Gegner zwischendurch. Meine Lieblingsgegner sind die Borg einfach, die ja im Endeffekt kommen und alle assimilieren, alle zu sich gleich machen. Super Sache, aber die haben natürlich jetzt keinen Auftritt in dem neuen Ding. Ich kann dir sagen, dass für die späteren Folgen es ähnlich wie bei The Mandalorian sein soll, weil mein Vater, wieder da, mein Vater ist wieder im Hintergrund, der hat hier die Fäden in der Hand, hier in der Etage 13, das ist unser Hotelchef, der meinte zu mir, er fand, als er die erste Folge gesehen hat, meinte er auch so, mühe. Und dann hat er die späteren Folgen geguckt, die ich noch nicht gesehen habe, meinte so, ich habe auch gefragt, kommen noch alte Crewmitglieder irgendwie zwischendurch so ein bisschen vor? Er meinte, definitiv. Und es wird auch sehr viel besser noch. Also ich sehe es ähnlich wie bei dir, ich kann sogar gut verstehen, dass man in der ersten Folge von Picard denkt, nur komm nochmal in die Pötte, was ist denn los? Wo sind denn all die alten Herrschaften? Und aber es wird wohl noch sehr viel spannender. Ich habe die zweite Folge mir dann auch noch angeguckt und müsste übrigens weitergucken. Ich habe es irgendwie aus den Augen verloren. Ich glaube, ich warte, bis jetzt alle Folgen da sind. Und ich als alter Star Trek-Fan bin da schon gehypt drauf, das weiterzugucken, weil ich liebe halt auch einfach Patrick Stewart. Das ist einfach ein super Schauspieler. Für mich auch, wie du gesagt hast, in jeder Rolle, die er spielt, fantastisch. Ist echt super. Ich werde sicherlich auch weitergucken. Ich werde mir wahrscheinlich auch die erste Folge nochmal angucken, um dann nochmal wirklich den Vollbezug zu haben. Ja. Aber im Moment haben halt bei mir ein paar andere Sachen noch ein bisschen Priorität, aber ja, ich werde angucken irgendwann, ja. Ja, das verstehe ich. Ja, cool. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und haben ein ähnliches Urteil zu zwei unterschiedlichen Serien, zu wirklich zwei verfeindeten Franchises gemacht. Das gefällt mir sehr gut, Steffen. Ja, aber das verstehe ich sowieso nicht. Also, ich meine, man kann ja beides irgendwie gucken, ja. Klar, total. Ich meine, ich habe auch eine Kollegin, die ist absoluter Trekkie und die kann halt jetzt mit Star Wars so gar nichts anfangen. Da sage ich immer so, naja, warum denn nicht? Warum gibt es denn einen die Chance, dem anderen nicht? Ja, es ist halt, ja, ich weiß, die Ansätze sind total unterschiedlich, aber genau deswegen kann man doch beides gucken. Also, Stimmt, aber das Lustige ist ja, Star Trek, wenn man es jetzt mal böse nimmt, ist dann eher so die Bürokratenversion von einem Science-Fiction-Ding, weil man sich immer so denkt, die Föderation hat gesagt, wir müssen in den Delta-Quadranten vordringen. Das könnte man sehr lahmarschig empfinden, wenn in der Star Wars du eher sowas sagst wie, ich zück jetzt die Macht. Ja, wobei, ich fand auch in Star Wars, also in dieser Prequel-Trilogie, fand ich auch diese ganzen politischen Aspekte ganz gut. Also, das stimmt, ja. Das hat mich auch interessiert. Also von daher, man kann in allem ein bisschen was finden. Und, ich glaube, da war ich sogar noch ein bisschen jünger. Ich war dann eher so der Typ, der gedacht, also da habe ich noch gedacht so, boah, was labern die denn? Wann rennen die denn wieder cool mit den Pots? Aber da kann man E.T. entdecken. Oder zumindest das Volk von E.T. Ja. Das stimmt. Genau. Hast du recht. Ja. Muss man auch erstmal rauskriegen. Da war das Rumgenörde wieder, was der Steffen gerne mit Feedback hat. Ja. Aber gut, das Rumgenörde, das lassen wir jetzt an der Stelle einfach mal. Lass uns mal über was anderes nörden. Kommen wir mal zu deinem Lieblingsstreamingdienst. Ja, bitte. Und da, was habe ich denn als nächstes? Tatsächlich gab es da eine Mini- Doku-Serie, die ich auch durch die Medien-Coup praktisch empfohlen bekommen habe. Und dadurch, dass man darüber gesprochen hat, dachte ich, okay, das klingt so abgedreht, das musst du dir mal angucken. Und tatsächlich, ich wurde nicht enttäuscht. Um was geht's denn, lieber Basti? Ja, also da muss man echt schon sagen, da sind wir wirklich die Allerletzten. Also wenn der Hype-Train schon wirklich durchgefahren ist und mittlerweile stillgelegt worden ist, wie meine Heimatstadt Wipper führt, da ist ja wirklich, da gibt es keine Bahnstrecke mehr, sind wir wirklich die Allerletzten, die hinten kommen und sagen so, übrigens Leute, kennt ihr schon Tiger Fracking? Habt ihr das schon gehört? Ich habe das in so vielen Podcasts gehört. Zumal, so wann die Episode erscheint, irgendwann mal in einem halben Jahr. Dann, ist dann werden die so denken, was ist das denn? Ist das ein historischer Film über einen Tigerkönig aus Afrika? Nein, also Tiger King müssen wir auch wir uns beide anschließen. Das ist, ich glaube, der Hype-App wahrscheinlich gerade schon wieder ab. Es gab jetzt vor kurzem noch eine weitere neue Extra-Folge, habe ich gehört, noch nicht geguckt. Ach so, okay. Und habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht habe ich auch einfach so direkt mit durchgeguckt. Es ist so, dass Tiger King sich um ein spezielles Thema dreht, nämlich um Besitzer von Privatzoos in Amerika und in dem Fall vor allem um Tigerhalter. Mhm. Und Hauptdarsteller dieser Dokumentation ist Joe Exotic. Joe Exotic hat, ich glaube, es waren 200 Tiger oder mehr, habe ich so im Hinterkopf gehabt. Und vor allem, also ich finde es übrigens sehr komisch, jetzt zu sagen, wenn ich bei Dokus sage, ich würde spoilern, weil man kann ja auch alles sofort nachrecherchieren. Das ist ja anders wie bei fiktionalen Sachen. Aber wer das noch gucken will, sollte vielleicht einfach nicht mehr zuhören. Das ist ja wie bei all unseren Sachen. Mhm. Es geht im Endeffekt hauptsächlich darum, dass Joe Exotic im Laufe dieser Dokumentation, also ich übrigens, das dachte ich am Anfang, dass er wirklich einen Mord begangen hat, nämlich an dieser, an einer anderen Tigerhalterin oder die aber eher zum Tigerschutz, zum Tierschutz dazu gehört. Ich weiß, den Namen weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Mhm. Berg, da können Sie gerade mal kurz recherchieren, Steffen, dann erzähle ich noch ein bisschen was von weiteren. Wildcat Rescue oder irgendwie sowas, ne? Genau, ich hätte gar nicht nochmal gewusst, wie die Frau heißt, weil die ja doch dann nachher das Opfer ist. Kannst du mal kurz gucken. Und neben Joe Exotic gibt es halt nochmal eine Vielzahl weiterer Charaktere, die, wie ich letztens bei einem Podcast gehört habe, bis auf die Staatsanwältin alle durchgedreht sind. Also es gibt auch noch eine Staatsanwältin, die zwischendurch irgendwas Rechtliches von sich gibt und die ist relativ normal, aber alle anderen haben wirklich irgendwie einen Knacks. Bei Joe Exotic zum Beispiel kann man attestieren, dass der einen gewissen Narzissmus hat, er macht seine eigene Reality-TV-Show, alles was er macht, ist sehr ich-bezogen. Ich nehme mal eine Sache raus, Steffen, du kannst da gleich mal was hinzufügen. Es gibt zum Beispiel, er ist zum Beispiel homosexuell und ist mit jemandem zusammen, der nachher gestorben ist, glaube ich, weil er Selbstmord, glaube ich, begangen hat in die Richtung. Mhm. Und hat dann auch das so inszeniert, dass er so total traurig ist und heiratet dann irgendwie 2 Monate später trotzdem wieder. Lädt dazu die Mutter ein, von dem der gestorben ist. Mhm. Nur für den einen Zweck, für das eine Video. Ja, und danach meldet er sich bei dieser Mutter einfach gar nicht mehr. Der hat sich einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und das ist so typisch für ihn. Er wirkt sehr sympathisch, also an manchen Stellen sehr sympathisch, aber dann überlegt man sich zwischendurch so, der Typ hält 200 Tiger und ist auch an sehr vielen Stellen auch ein Arsch und davon gibt es halt sehr viele Charaktere, die genauso sind. Auf der einen Seite gibt es viele, die so total arschig gefühlt sind, auf der anderen Seite aber auch total sympathisch. Also da gibt es auch noch so ein einer, der wäre Doktor irgendwas genannt, der auch sich einen kleinen Harem hält und sowas. Also super interessant. Ich glaube, Steffen, du hast ja ein bisschen gegoogelt. Guck mal, fütter mal an. Die Dame heißt übrigens Carol Baskin. Ja, danke. Genau, das war Cat Rescue. Und, ja, Cat Rescue. Genau, und richtig. Und wie heißt er nochmal? Joe Exotic? Nee, den du gerade meinst. Den Doktor, okay. Irgendwas. Ach, deswegen bereite ich mich lieber mal vor, weil ich ja sowas mir überhaupt nicht behalten kann. Aber auch ein sehr sympathischer Typ. Also vor allem, wenn man nachher herausfindet, was für ein Doktortitel, also in was er seinen Doktor gemacht hat, nämlich, aufgepasst, in mystischen Wissenschaften. Ja. Da musste ich so lachen, weil ich gedacht habe, so, ey, das würde ich auch machen, wenn ich dazu Bock hätte. Aber ich meine, da kann ich meinen Titel auch kaufen in mystischen Wissenschaften. Ich finde es gerade nicht, wie er heißt, aber das Spannende an der Serie ist, die bauen ja Episode und Episode irgendwie auf. Also du denkst, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden und dann, puff, kriegst du einen mit der Tigerkralle, Gewicht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes und die zeigen, es geht doch noch schlimmer. Und jetzt sehe ich hier gerade, angeblich haben sie wohl noch die fürchterliche Details rausgelassen aus dieser Doku. Okay, erzähl. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gucke ich jetzt gerade nicht rein. Also, okay. Ich sehe hier nur gerade die Headline. Also da gibt's wohl noch mehr, was irgendwie im Argen liegt. Und du hattest recht, es gibt noch eine 8. Episode. Also die haben sie jetzt wohl noch neu hinterhergeschoben. Muss ich dann auch noch gucken, siehst du? Ich finde, jeder Charakter hat irgendwann mal seine eigene Folge, in der man denkt, was ist das denn eigentlich für ein Typ? Auch die Tierschützerin ist sehr komisch, denn sie hat früher einen Ehemann gehabt, der auf einem von den anderen Tag, der sehr auch vermögend ist, ist auf einmal verschwunden. Ja. Und das nimmt sie natürlich den Joe Exotic. Die so ein bisschen der Feind von ihr ist, also sie sind wirklich krasse Feinde miteinander, nimmt das natürlich in jeder seiner Videos mit auf, ist natürlich auch so intelligent und macht in einem Video, nimmt er sich eine Puppe und schießt mit einem Revolver auf ihr den Kopf weg und man denkt sich so, ja gut, ist jetzt, wenn man nachher ihn veranklagt für bestimmte Sachen, die er gemacht hat, dann auch eher schlecht. Ich habe auch bis fast zur letzten Folge immer im Kopf gehabt, ich habe das fälschlicherweise im Kopf gehabt, dass er wirklich einen Mord begeht. Deswegen habe ich auch zwischendurch immer gesagt so, ich darf den gar nicht so krass sympathisch, er ist immer noch gar nicht sympathisch, weil dadurch, was er alles da gemacht hat. Aber er wirkt halt charismatisch irgendwie, ne? Charismatisch könnte es sein. Aber das ist ja das, was die auch sagen, also auf den fällt es da halt schnell rein, so, ja. Und das ist halt auch so der Buddy-Typ, wo du denkst, mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen oder sowas, ja. Mhm. Aber nachher kommt dann halt raus, so nach und nach, oh, das ist schon ein fieses Arschloch eigentlich, ne. Und was ihm ja vorgeworfen wird und weswegen er dann letztlich im Knast sitzt, ist halt, dass er den Auftragsmord wohl starten wollte, aber der Killer es nicht durchgeführt hat. Der Killer sagt das auch so geil. Ja, ich habe irgendwie 400 Dollar erhalten, aber ich habe keinen Bock, ich bin dann einfach weggefahren. So, super geiler. 4.000 waren es, aber immer noch. Es wird immer noch gesagt, es sei sehr wenig für einen Auftragsmord. Ja. Ja, richtig. Das hat nachher der Doktor gesagt, über den wir gesprochen haben, wo ich auch gedacht habe, warum kann er so aktiv, so informiert darüber erzählen, wie viel ein Auftragskiller wird? Das habe ich mir nachher auch gedacht. Okay. Aber so recherchiert man ja nicht gerade so eben. Ich habe die Folgen wirklich alle durchgebinged, sagt man ja heutzutage ganz so ganz neudeutsch. Ja. Ich glaube, ich habe eine Folge geguckt und dann habe ich alle anderen restlichen, weil es mich so angefixt hat, immer also, sagen wir so, manchmal, wenn man mit seinem Sohn ins Bett geht, hat man sehr viel Zeit, weil man eine Stunde warten muss, bevor er einschläft und dann schnarcht neben dir so ein kleiner, fast Einjähriger und du guckst dir gerade an wie ein Typ Tiger hält und seine Angestellten so ein bisschen schlecht behandelt. Ja. Übrigens, apropos Angestellte, das ist auch eine Geschichte, die finde ich auch mal toll zu erzählen. Unter den Angestellten von Joe Exotics Privatzoo war eine Frau, die nachher von einem Tiger so angegriffen worden ist, dass ihr der Arm, glaube ich, abgerissen worden ist. Mhm. Und sie hatte zwei Möglichkeiten. Der Arzt hat ihr gesagt, entweder sie kam jetzt 2 Jahre lang Zeit, das alles zu restaurieren, dann können sie ihren Arm wieder haben und wieder bewegen. Oder aber, wir auf Deutsch, ich sage das mal umgangssprachlich, wir hacken ihn jetzt einfach ab und verbinden das ein bisschen ordentlich mit ein bisschen Tupfer und dann können sie morgen wieder arbeiten gehen. Mhm. Und sie war so hinterher, trotzdem weiter für den arbeiten zu gehen, dass sie lieber arbeiten gegangen ist. Und was ist mit ihm? Ihn hat es kein Stück interessiert. Dem war das scheißegal. Ja. Und habe ich gedacht so, gut, hast deinen Arm dafür gekostet. Super. Naja, also auch so, das kannst du mit, ja, also das ist, guckt es euch an, es ist wirklich on top. Du denkst immer, das können wir auch im Lebtag gar nicht alles wiedergeben, selbst wenn wir wollten. Also das passiert das so viel, wo du dann denkst, jetzt kann es nicht schlimmer werden und dann passiert halt doch noch irgendwas, wo du denkst, sag mal, der Typ, der fackelt seine eigene Bude ab, weil er nicht will, dass der Nächste das kriegt. Also es ist nicht wahr, oder? Es ist einfach nicht wahr. Und dann kann die dir dann noch fürs Präsidentenamt und was. Also, das ist gut, was nur am Darm noch her stimmt. Das ist echt der Hammer. Also guckt euch das mal an. Meine Frage wäre übrigens... Wir machen uns hier so ein bisschen lustig drüber, aber es ist echt nicht feierlich, was da abgeht. Also, Ich hab eine Frage, und zwar, glaubst du, dass es sowas darf man ja in Deutschland halt nicht, ne? Aber dass es trotzdem sowas wie Privatzoos gibt, von denen wir gar nichts wissen in Deutschland, die dürfen das halt nicht so publik machen? Meinst du, irgendjemand hat sich so ein... Es gibt ja privat geführte Zoos, aber die haben halt trotzdem den Stellenwert eines Zoos. Also Hagenbeck aus Hamburg ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, ne? Ich glaube, der war zumindest, gut, die meisten waren ja irgendwann mal privat geführt, aber... ja, ich weiß nicht, also so ein Zoo ist ja trotzdem immer noch ein eigenständiges Unternehmen, ne? Also ich weiß nicht, inwiefern die gefördert werden oder was da jetzt noch so für eine Gerichtsbarkeit dahinter steckt, aber privat sind die ja trotzdem alle irgendwie, aber es ist halt, also wenn man das so vergleicht, ja, es ist halt was anderes, also das hat dann, die haben dann doch meistens noch so den Tierschutz so ein bisschen im Fokus, Wobei man auch das kritisch sehen kann bei den ein oder anderen Zoo. Aber ja, es würde niemals wahrscheinlich diese Ausmaße annehmen, wie es da ist. Also auch schon allein so, was das ganze Zoo-Management angeht und diese Heuchlerei, die die Leute da halt auch tatsächlich abgehalten haben. Ne? Also so dieses, ja, so dieses gegenseitig Beschuldigen, dass es da gar nicht um Tierschutz geht und dann behandeln jetzt selber die Tiere jedes Mal und das sieht man ja auch dann, wie was weiß ich, ja. Also das ist, naja. Nee, also und, wie gesagt, ich glaube, die Zoos sind in Deutschland alle zumindest, ja, also es gibt ja auch da kleinere und so und das kann ich mir schon vorstellen, dass die unter Privathand geführt werden. Aber ja, keine Ahnung. Also nicht würdest so in dem Sinne wahrscheinlich. Würdest du dich mit einem Tigerbaby ein Selfie machen, wenn das jetzt, nee. Wenn wir das alles mal wegmachen hast? Nee, ne? Nee, also jetzt erst recht nicht mehr. Also vorher hätte ich mir das vielleicht überlegt, vor. Aber wenn man jetzt so weiß, was so dahinter steckt, ne, dann nee. Garantiert nicht. Ich bin ja, wir haben ja eine Katze gehabt und deswegen bin ich natürlich auch großer Katzenfan, aber selbst bei den Kleinen denke ich mir so, wenn ich diese kleinen Tiger sehe, auch wenn die total niedlich sind, ja, du musst ja dir überlegen, was die später werden und was die auch schon können, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist gar nicht so, also ich weiß, was unsere Hauskatze damals konnte und wenn ich mir darüber lege, das nochmal in größer und wilder, nee. Ja. Nee. Und da kann sich ja selber auch noch nicht so wirklich einschätzen und wenn er dann Krallen rauslässt, ne, zum Spielen, dann ist aber Vorsicht geboten. Okay, das ist überhaupt kein Vergleich, ne? Aber ich vergleiche das nochmal, das hatten wir schon in dieser Podcast-Episode irgendwann mal, mit dem Schlag von meinem Sohn in mein Auge, weil er auch nicht wusste, was er tut. Ja. Seitdem habe ich ja Augenprobleme auf der rechten Seite, aber er weiß ja auch nicht, was er tut. Ja, ja, ne? Klar. Ja. Und da fällt mir übrigens gerade noch eine Anekdote ein, die überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hat, aber ich muss sie ganz kurz erzählen, weil ich sie gerne nachmachen würde hierfür. Ich bringe meinen Sohn immer zum Lachen, indem ich die Imitation mache vom Paten, der sagt: Du kommst zu mir am Tag der Hochzeit meiner Tochter und bittest mich um einen Gefallen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, wenn. Wieso was sag ich dann immer? Ist mir gerade nur eingefallen. Es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ich wollte es nur loswerden. Danke, ciao. Danke, ciao, ja. Ja. Danke, ciao. Okay, Basti. Steffen, da geht das auch einfach mal ganz herzlos, weißt du? Ich gebe mir so Mühe mit meiner Party-Imitation. Mein Herz blutet. Ich bin mit dem Kopf schon wieder wo ganz anders. Und weißt du, ja, erzähl mal, wo bist du denn drin? Wenn du so viel erzählst, weißt du, was ich dann immer für ein Bedürfnis habe? Zu sagen, lieber Basti, ich miete die 13. Etage. Ey, Steffen, das gibt's nicht. Doch. Nee, das geht nicht. Doch, nee, weil ich wollte das schon machen. Ja, also, das ist zu spät. Ich habe das fest eingeplant. Wer es zuerst sagt, so, also, ich hab dich, mein Freund, wir spielen ein kleines Spiel. Du spielst nee, ja gerne ich will Spiele. Nicht, ich hab doch selber schon musst, was vor. Du musst, nee, ich mag nicht. Du darfst sie dann auch nochmal mieten, komm, du musst nee. Jetzt. Och Mann, ey, warum machst du das denn immer, wenn ich das machen will? Das ist doch die Episode voll vom Popo. Tja, das ist ja das Schöne, dass man es nicht voraussehen kann, mein lieber Basti. Und da du jetzt gerade so schön im Redeschwall warst, dachte ich, ach so, jetzt unterbreche ich dich mal kurz. Jetzt spielen wir mal kurz ein Spiel. Basti? Na gut. Ja. Wir spielen ein Spiel. Es dauert auch nicht lange und da kannst du dein Thema auch noch machen, wenn wir okay. dann noch viel Zeit dazu haben. Aber ich jetzt denk, hast du meine eigene, ich hasse es ja, wenn man meine eigene Überraschung verdirbt. Ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen wir kennen uns, aber wir kennen uns mittlerweile zu gut. Wir ahnen, dass der andere das vorhat. Und deswegen versuchen wir das irgendwie einzustreuen. Und wenn ich hier schon sowas sehe wie schäbige Promotion zwischendrin, dann denke ich, oh, das muss ich ganz schnell unterbinden. Okay, lustigerweise hätte ich die schäbige Promo, wäre wirklich schäbige Promo gewesen. Ja, kannst du auch dann nochmal. Aber jetzt kommen wir erstmal ganz kurz zu einem Spiel. Und dazu würde ich jetzt eine weitere Karte hinzufügen in unser Trello. Und da schicke ich dir jetzt was. Warte mal, zack. Nun, ja. Warte mal. So, da müsste jetzt was Neues aufgeploppt sein, ganz unten. Ja, habe ich offen, ja. Genau. Ah, jetzt hat er das aber nicht so schön. Warte mal, ich mache das nochmal in die detaillierte Beschreibung, genau. Mhm. Da schreibe ich es mal rein, da ist es jetzt untereinander. Erleben Sie live, wie ein Podcast produziert wird, jetzt. Genau. Jetzt hast du in der Beschreibung, hast du die Sachen untereinander stehen. Ja. So, das sind alles Filmtitel. Allerdings. Soll ich die vorlesen für die Leute? Nein, oder was nein, soll ich nein, Moment, das Spiel geht so. Das sind alles Filmtitel, aber das sind alles Arbeitstitel. Das heißt, die Filme sind nie unter diesem Titel erschienen. Mhm. Und deine Aufgabe besteht jetzt darin, einfach mal, wir spielen das Ganze jetzt durch, einfach mal zu erraten, welcher Film sich dahinter verbergen könnte, dann in der tatsächlichen Veröffentlichung. Okay. Okay? Dazu müsste ich ja viele Filmtitel kennen. Richtig. Ich hab doch. Fangen wir doch mal mit dem Arbeitstitel dem ersten Arbeitstitel an. Grub Hack heißt der. Mhm. Also Gruppenumarmung. So Gruppenumarmung, Gruppenkuscheln. Genau. Was könnte sich dahinter verbergen? Welcher Film? Die Hörenden können natürlich jetzt mitraten. Vielleicht weiß es der ein oder andere auch. Wir haben ja einige Nerds als Hörer. Also Group Hug. Ja. Da stelle ich mir drunter eine Komödie vor mit einem Ensemble, die vielleicht in einer Selbsthilfegruppe zusammen sind und sich deswegen umarmen müssen. Jetzt müsste ich natürlich über Filme, die damit zu tun haben, mit Selbsthilfegruppen wissen. Ich kenne eigentlich nur einen einzigen, das ist Fight Club. Deswegen sage ich Fight Club. Also mit Sammeln oder Zusammenfinden, Sammeln hattest du gar nicht Unrecht. Es gibt einen Ausspruch, der heißt Recher sammeln. Es handelt sich um die Avengers. Ach so, ich wollte jetzt gerade JLA sagen, also von DC. Also bitte komisch. Recher sammeln. Die Recher, das sind die Avengers. Mein lieber Ach so, ich dachte Becher sammeln, die Pfandflaschen-Boys. Nein, schon so. Klar. Becher sammeln finde ich auch gut. Becher sammeln, das machen wir dann nächste Woche. Gut, weiter. Genau, weiter. Der zweite Arbeitstitel ist Spaceman from Pluto. Da kommst du garantiert drauf. Also, bei Spaceman from Pluto habe ich von den Tönen her, also von dem Wort her, hätte ich jetzt gedacht, dass es am ehesten in Richtung Space Jam geht, aber passt ja Pluto eigentlich nicht so rein. So, das heißt Spaceman from Pluto. Frage ich mich gespannt, gerade, ist das überhaupt ein Rätsel? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es sind übrigens 11 Stück. 11 okay. Titel. Ich habe jetzt nicht gelesen, deswegen, wie viele das sind. Spaceman from Pluto könnte ein Science-Fiction-Film sein oder ein Film, in dem Menschen sich auf den Weg machen, irgendwo hinzufliegen. Mhm. Die Frage ist, warum kommt da Pluto drin vor? Entweder handelt es sich um einen Disney-Film, weil Steffen natürlich nur in seinen Disney-Foren nach Filmen guckt oder nach solchen Dingern, oder aber es ist irgendein Science-Fiction-Film, mit dem ich überhaupt nicht rechnen würde. Hat Pluto schon mal in einem Science-Fiction-Setting mitgemacht? Ich glaube nicht. Aber wenn Spaceman from Pluto ist, könnte es natürlich auch einfach ein Hund sein und ein Film über ein in den Orbit geschossener Hund. Und ich glaube, da gibt es einen Film, aber ich weiß den Titel nicht. Ich glaube, ich muss dir noch mal kurz erklären, was so ein Arbeitstitel für einen Hintergrund hat. Der hat den Hintergrund, dass der benutzt wird am Dreh von so einem, also am Drehort von so einem Film, am Set, ja, am Filmset. Einfach damit die Leute, die da drum herum wohnen und natürlich neugierig sind, was filmen die hier, nicht direkt draufkommen, was für ein Film wird denn da gerade gefilmt. Verstehe. Ja? Also das heißt, das kann auch durchaus was Ablenkendes haben oder was total Verwirrendes. Okay. Was im Endeffekt gar nichts mit dem Original zu tun hat oder wirklich meilenweit davon ablenkt. Dann kann ich ja im Endeffekt irgendwas sagen. Ja, dann sag mal irgendwas. Dann sage ich Star Wars 8. Fast. Nee, Quatsch. Es ist Back to the Future, also zurück in die Zukunft. Ah, ja. Okay. Wirklich sehr weit weg davon, ne? Mhm. Sehr gut. Interessant. Der dritte. Also es ist hier wirklich Raten angesagt. Ich glaube, du kommst, also mit logisch denken, kommst du da nicht wirklich hin. Bis auf einen, glaube ich, würde ich keine Raten. Du kannst bei einigen, ja, bei einem bin ich mir sicher, dass du den weißt, aber bei dem anderen kannst du vielleicht so ein bisschen um die Ecke versuchen, um die Ecke denken, versuchen dran zu kommen. Okay, aber dann machen wir nochmal den bei nächsten. Spaceman von Pluto zum Beispiel hätte ich jetzt auch den Zusammenhang, also wirklich nie. Also da gibt es keine Ahnung. Vielleicht kommt es irgendwo im Film vor oder sowas. Meistens ist es ja sowas, was irgendwo in einer Szene mal erwähnt wird oder so. Paradox. Ja, da habe ich direkt eine Assoziation. Ich hätte gesagt Inception. Es ist Back to the Future Part 2. Na klar, was auch sonst. Paradox, naja, es gibt eine Zeitparadoxe. Ne? Also, ja, stimmt. Das macht dann sogar fast schon wieder Sinn. Da passt es wieder. Da passt es wieder. Der nächste ist Star Beast. Der nächste ist Star Beast. Deswegen weißt du ganz genau, dass dahinter nur sein kann. Also Star Wars wäre wirklich zu einfach. Das ist nämlich Star Trek. Ein Biest aus dem Weltall? Ja, das Ding, hätte ich gedacht. Das ist Alien. Ach, Alien, klar. Ah, macht Sinn, das macht Sinn, so, ja. Jetzt kommt einer da, den weißt du bestimmt. The Lunch Bunch. Das Problem ist, was heißt nochmal Bunch? Gute Frage. Da ist ja der Spielevorbereiter richtig gut vorbereitet. Ich habe nur den Titel notiert. Es muss reichen. Das ist ich richtig, die 13. richtig Etage gute Vorbereitung. Der Lunch Bunch. Wobei, also, ja, nee, man kann, also Bunch ist ja auch sowas wie eine Zusammenkunft oder sowas, ne? Also die kommen zum Essen zusammen. Ja, aber das ist die Frage, warum kommt man dann zum Essen der zusammen? Titel des Films. Also das ist, also der Titel des Films ist auch eine Zusammenkunft des, zum Essen. Wenn man es wörtlich übersetzt. Aber ich glaube, dass man für Dinner for One keinen Arbeitstitel bräuchte. Deswegen ist es nicht Dinner for One. Mhm. Richtig, sondern soweit schon mal. Wie er das versucht im Ausschluss. Also, das kann es ja dann eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, dass mir gerade so eine Ahnung von Filmen kommt. Irgendwas, ach so, hier, bis zum Abendbrot. Mhm. Also bis zum Abendrot. Nee. Das macht auch keinen Sinn. Der Breakfast Club ist es. Okay, da, an den hätte ich gar nicht gedacht, dann heißt es gar nicht so viel. Aber der Titel sagt dir was. Der sagt mir das, aber ich habe den noch nie gesehen, glaube ich, meine ich. Ist das mit dem Lehrer? Ja, ja, mit dem Lehrer und mit dem. Mit Robbie Williams, dann habe ich den gesehen. Frühstücksclub halt. Deswegen, der Frühstücksclub. Samstagmorgen finde ich gut. Zum der Frühstücksclub. Naja, weil sie sich Samstagmorgen zum Nachsitzen zusammensetzen müssen halt, ne? Ja, mit dem Lehrer, der auf dem Tisch steht und irgendwas redet, ne? Also nee, Robbie Williams. Das ist wieder was anderes. Siehst du, dann kenne ich ihn gar nicht. Wie heißt der denn? Ja, jetzt hast du mich natürlich, ne? Verdammt. Gut, dann machen wir weiter, damit wir die Unwissenheit von dir kaschieren können. Ja. Mann. Rory's First Kiss. Rory's First Kiss, genau. Gut. Eine Rory spielt mit in der Serie Gilmore Girls. Deswegen glaube ich, ist es Gilmore Girls. Es ist natürlich The Dark Knight. Das macht richtig Spaß hier, dass man überhaupt nicht drauf kommen kann, wie soll ich denn auf Rory's First Kiss drauf kommen? Also wirklich, bitte schon. Also, Liebchen, aber beim nächsten könntest du schon wieder dran. Okay. Naja, wobei, da muss man auch wieder sehr an die Ecke denken, aber naja. Okay, A Boy's Life ist der nächste. A Boy's Life. Es gibt doch den Film mit Hooch Grant, About a Boy. Warum sagst du immer Hooch? Das ist doch der Name. Er hat einen wirklich großen Grant, naja. Er ist ein großer Grant. Frag mal die ganzen Prostituierten. Egal, you auf jeden Fall. Heißt das, you. Wie Hugh Hefner, weißt du? Ja, das genau. Auch nicht Hooch Hefner. Der Hooch Hefner, genau, der Hooch Hefner. Mann. Alter. Ich glaube, das ist About a Boy. Nee, es ist E.T. Ach komm, Junge, das kann nicht wahr sein. Ist doch ganz klar. Klar. So. Dann wird der nächste ist mir auch klar. Ja, genau. Dollar, also 3000 Dollar. Ich glaube, damit wollte man einfach runterspielen, wie teuer eigentlich der Titel ist davon. Das ist nämlich der One Million Dollar Man. Okay. Der Film. Nee, der ist es nicht. Warte mal, ich muss halt mal. Hast du vergessen? Nein. Ich hab das mir alles hier hingeschrieben. Aber, das ist so wie der Lunch Bunch. Ja. okay, keine Ahnung. Warum ist es. Aber jedenfalls, nein, es ist Pretty Woman. Also, okay, weil die 3000 Dollar kostet, oder was? Keine Ahnung. Nee, wie gesagt, das muss auch nicht unbedingt die Summe sein, um die es dann in dem Film geht, oder was? Okay. Aber, oder die da eine Rolle spielt, sondern wie gesagt, man wollte irgendwie den Film. Den wahren Filmtitel verschleiern, ne? Okay, verstehe. Ich meine, heutzutage ist das ja eigentlich noch viel wichtiger, weil du ja übers Internet im Grunde schon einiges mitbekommst, dass jetzt das und das der Film kommen soll. Mm, ich meine, das hat man früher stimmt. auch schon irgendwie erfahren, wenn man irgendwelche Filmmagazine gelesen hat und sowas. Und wenn du weißt, wo und wann das ungefähr gedreht wird, dann kannst du da natürlich hinfahren, wenn du das nötige Kleingeld hast und eventuell dann am Set. Ja, das stimmt. So, und dann wird das halt noch ein bisschen verschleiert. Jetzt den neuen Ghostbusters haben sie zum Beispiel unter dem Decknamen Rust City. Also Roststadt im Grunde. Roststadt, okay, ja, krass. Blue Harvest. Also, was ist denn Harvest nochmal? Blaue Ernte. Ah, Ernte, Harvest Moon, okay. Mhm. Blaue Ernte. Was da ist denn blau? Man könnte über Umwege drauf kommen, aber da musst du, glaube ich, schon wieder sehr nötig was sein. Was könnte man denn ernten und es ist blau? Blaubeeren zum Beispiel. Milch zum Beispiel. Bitte? Milch zum Beispiel. Milch ist zum Beispiel blau, blaue Milch. Blaubeeren, Blue Harvest. Boah, da habe ich jetzt so gar keine Assoziation zu blauer Ernte. Aber blaue Ernte ist für mich ja so, als würde man ja Patronen sammeln von Pistolen. Also ein Film, wo viele Pistolen vorkamen und Patronen. Ja. Das heißt für mich, es wird viel geschossen. Und in welchem Film wird viel geschossen? Bei Wie heißt der Film von Quentin Tarantino? Desperados? Ne, wie heißt der denn nochmal? Mit den vielen Leuten im Anzügen. Was? Oh, ist ja peinlich. Hier, du meinst, oh Mann, Alter, bring uns dann jemand in solche Situationen. Ja, du bringst mich doch in so eine Situation. Blue Harvest. Ja gut, okay, es ist ein Quentin Tarantino-Film. Nein, es ist nicht. Es ist Return of the Jedi. Na klar. Blaue Milch, ich hab dir auch noch den wichtigsten Hinweis gegeben. Milch. Blaue Milch. Der nächste, den weißt du jetzt, Scary Movie. Ja, Scream. Ja, das ist Scream, ganz genau. Also das war ja auch schon. Und lustigerweise ist ja dann auch noch selber Scary Movie in der Filmreihe mittlerweile. Ja, genau. Also Scary Movie kam dann. Den nächsten weiß ich auch. Lars, die haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir halt den Arbeitstitel. Den letzten weiß ich auch. Den letzten weißt du auch, Head Cheese? Ja, sicher. Ja, und das ist nämlich der deutsche Film Honig im Kopf. Nein. Schade. Ist es nicht. Okay. Es ist das Texas Chainsaw Massacre. Das ist also ja. hast du von 11 immerhin mal einen Punkt. Das klappt doch. Das also. Kann die interne Statistik reingehen für immer. Aber sehr schönes Spiel. Man kann ja wirklich gar nicht drauf kommen, habe ich das Gefühl. Ja. Können wir auch gerne irgendwann nochmal spielen, dann darfst du mal ein paar Titel raussuchen. Ja, gerne. Aber vielleicht dann nicht unbedingt dieselben. Ansonsten ich nehme genau dieselben und gucke dann, ob du es dir gemerkt hast. Oder so, ja. Aber das werde ich dann nicht ankündigen und das werde ich ganz überraschend machen, wie wir uns beide ja mittlerweile gegen überraschen. Das ist wie so eine in die Jahre gekommene Beziehung, wo man sich einfach zu gut kennt, weißt du? Ach. Wo man dann einfach mal so wieder in Rollenspiele schlüpft. So, Basti, du wolltest was sagen. Ja. Also ich gebe jetzt die Führung hier wieder ab. Ja? Achso, ja, genau. Schäbige Promo habe jetzt als nächsten Punkt stehen. Will ich noch gerne unterbringen. Promo ist mir auch recht. Prima Promo. Sag das dreimal nacheinander, ganz schnell. Basti? Ja? Warum hast du denn Rose im Haar? Achso, ich wollte ein bisschen weiblichen Touch in die Aufnahmen bringen für dich, damit du nicht immer mit mir, mit meiner männlichen Seite sprechen musst. Kannst auch einen Schnappschuss machen. So. Sag dreimal prima Promo nacheinander, schnell. Prima Promo. Ich bin begeistert, Steffen, dafür hast du dir jetzt ein bisschen prima Promo verdient. Und zwar, pass auf. Scheiße. Und hätte ich verkackt, hast du gesagt, zur Strafe gibt es jetzt prima Promo. Richtig, korrekt. Also, ich nenne es jetzt mal Promo, aber ich kann auch ein bisschen was dazu erzählen, weil, Steffen, ich zeig dir jetzt was. Zeig mal. Und du kannst es gerne mal beschreiben. Lass die Hose an. Achso. Siehst du das? Nils Odegaard. Mhm. Und der Titel? Schwarze Falten. Genau. Und ich lese mal kurz was zum Klappentext vor. Nach 25 Jahren Dienstpause verläuft Annas Wiedereinstieg als Polizistin misslich. Ihr Chef ist gnadenlos, ihre Methoden veraltet und bei einer geheimen Beschattung in einem riesigen Krankenhaus geht gehörig viel schief. Das ist jetzt so der erste Punkt. Ist noch nichts so Interessantes. Könnte vieles sein, ne? Aber ich möchte das Buch jetzt bei dir aufschlagen. Also hier steht dann. Ich bin kurz eingeschlafen, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Hier steht ja auch noch ein bisschen drin, ne, von wem das ist. Ja. Und jetzt zeige ich dir mal, was so unten steht bei dem Text. Kannst du bitte mal gucken, ob du da jemanden kennst? Oh, es ist ganz verschwommen. Ich sehe es gerade ganz schlecht. Besser? Immer noch nicht. Nee, du, ich erkenne da wirklich... Gar nichts. Pascal Richelshagen, doch, ich erkenne es doch da in der Siehst Mitte. Siehste? Also, ganz verschwommen, aber... Ja, Steffen, das ist mein erstes Buch. Im Buchhandel, an dem ich mit beteiligt bin. Ich bin zwar nicht Autor vorne, aber ich war Lektor von einem Buch. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Deswegen wollte ich es auch mal in dieser Etage unterbringen. Natürlich empfehle ich jedem das Buch, weil, ich sag mal so, man hätte auch einfach Nils Odegaard einfach klein machen können und dann Bastian Richelzahn fett drüber wie bei Stephen King. Aber ich will jetzt auch keine Ansprüche. Ne? Also ich habe ihn nur lektoriert. Geschrieben hat es ja ein anderer. kannst du den Hörern gerade nochmal erklären, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, lektorieren, was dann so die Aufgabe ist? Genau, gerne. Ich kann auch ein bisschen die Genese erzählen, wie das so ist. Also ein Lektor guckt im Endeffekt drüber, wie, also du kannst etwas auch korrigieren. Der Korrektor, glaube ich, heißt es dann, ist, wenn du eher nach Rechtschreibfehlern und sowas guckst. Ja. Da bin ich selber nicht so gut drin, das weiß Steffen, glaube ich, aus unseren Chats. Als Lektor guckst du auch gerne mal auf die Story, wie die so ein bisschen wirkt, wie sind die Charaktere und sowas. Und das habe ich gemacht. Ich bin lustigerweise auf der Arbeit irgendwann mal an einen Kollegen geraten. Das klingt so, als wir so, ich bin an so einem Kollegen, habe ich nie gesehen, der war immer in einer Mülltonne versteckt. Der stand auf einmal vor mir und macht die Jacke auf. Möchtest du einen A kaufen? Ja, A kaufen. Und der hat mich dann mal irgendwie gefragt, ach ja, hast du mal Bock, was zu lesen? Und ich so, ja, okay, mir scheißegal, ich geh mal was zu lesen. Ich kann nicht lesen. Und da war ich direkt als Lektor engagiert mit der Reaktion. Kein Problem. Und ich hab die Rohversion dieses Buches bekommen. Und du kennst mich ja, ich bin ein ziemlich charmanter Bursche, was Kritik betrifft. Und ich habe diesen Rohentwurf bekommen und habe gedacht, bitte sag jetzt nicht, wie ich aussehe, was ich mache. Und habe dann gedacht, super, das ist ja ein interessantes Stück, aber es gibt einige Dinge, die man verbessern kann. Und zwar habe ich Folgendes zu dem Autor gesagt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt mal einfach total ehrlich, weil ich mir das nicht anders suchen kann, aber als ich mir das durchgelesen habe, fand ich die weibliche Hauptfigur, die drin vorkommt, also die Hauptfigur ist einfach weiblich, die weibliche Hauptfigur fand ich ist, und ich kann dir auch gleich erklären, was das heißt, eine dumme Plunze. Oder weißt du, was eine dumme Plunze ist? Ja, ich weiß, was man so... Du kannst dir was drunter vorstellen. Ja. Also einfach ein Trottel. Also sie ist einfach wirklich, das war im Endeffekt für mich, und das ist jetzt nichts gegen deine Lieblingsfigur, so ein kleiner Goofy, der durch so einen Krimi gestolpert ist. Was heißt denn hier, dass ich nichts gegen meine... Ja, bitte. Und habe ihm das so gesagt und er guckte mich dann so an, also das hat mir noch keiner so gesagt und... Ab dem Zeitpunkt war eine tiefe, innige Hassfreundschaft verbunden mit ich lektoriere seinen Kram kaputt und er schreibt's neu. Das heißt, ich habe wirklich... Ja, lektoriere mich doch am Arsch. Lektoriere mich am Arsch. Ich habe also viel in dem Prozess... Übrigens. Kannst du direkt ausschreiben. Lektoriere mich am Arsch. Ich habe mir das durchgeguckt und sehr viele Sachen kritisiert, auch sehr viele Sachen gut gefunden und ich bin sehr stolz darauf, also ich habe es nicht geschrieben, aber ich bin sehr stolz darauf, wie ich ein Teil davon sein konnte, es mit zu noch einem besseren Buch zu machen. Und schäbige Promo ist es einfach nur, weil ich mich freuen würde, wenn sich natürlich trotzdem jemand dieses Buch kaufen würde, Schwarze Verhalten. Der Autor hat mir schon gesagt, man verdient über Buchverkauf eigentlich überhaupt nicht so viel. Also wenn du klein, du musst schon große Mengen verkaufen, ne? Also in Richtung Stephen King und sowas gehend, dass du damit überhaupt gut was zurande kriegen kannst. Er meinte zu mir, so viel bringt das gar nicht. Aber ich fand es einfach cool und ich freue mich einfach drin, dass mein Name mit drin steht, weil es war ja schon immer lange ein Traum, dass ich selber mal ein Buch schreibe, aber dafür ist der Rielzahl ja einfach zu langsam. Und jetzt bin ich auch so, habe ich so ein kleines bisschen Neid, dass ich denke, ach, hätte ich doch jetzt gerne einfach dieses Buch geschrieben. Aber ich hab's mit lektoriert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir, wann habe ich denn das gelesen? Ach, das ist schon ein halbes Jahr, glaube ich, her. Und er hat schon das nächste am Start, also das nächste will er machen und da werde ich wahrscheinlich dann auch wieder stänkern dürfen. Genau, wollte es nur mal unterbrechen. Hast du irgendwelche Fragen dazu oder interessiert dich irgendwas? Nö. Überhaupt nicht. Ja, alles klar, gut, das freut mich. So ist Promo, prima Promo. Da ist einfach, dass keinem was interessiert. Ich habe gerade noch meinen Ablauflein geguckt und habe gesehen, dass ich hier noch was gesehen habe, was wir zusammen gesehen haben quasi. Aber gut. Was denn? Schacht. Achso, okay. Ja, dazu können wir uns jetzt gleich direkt als nächstes unterhalten. Aber vor Steffen, ganz überraschend, ich miete die Etage 13, ding, ding, ding. Ich liebe es, wenn ich den Wind aus den Segeln nehmen darf. Ja, meine Idee habe ich jetzt gerade spontan umgeändert. Ich werde jetzt einfach erstmal eine Pinkelpause einlegen, weil ich ziemlich viel pinkeln muss. Aber dann komme ich zurück und werde mit dir das Richtige machen. Gib mir kurz eine Minute und dann bin ich gleich wieder da. Ja, ja. Schneid das nachher raus. Das ist jetzt nicht die Vermietung, aber du kannst gerne was machen, wenn du Lust hast. Ja, ich erzähle einfach. Zum Beispiel meine traurigen Augen, weil du mir schon die Überraschung vorweggenommen hast. Hau endlich ab, damit ich immer die Hörer für mich habe. So, liebe Hörer, was der Basti natürlich jetzt nicht weiß, dass ich jetzt gerade über ihn lästern darf, mache ich aber nicht so gern. Also ich habe den Basti ja eigentlich sehr gern und dass ich jetzt mal pipi muss. Ich meine, gut, er hat halt eine Mädchenblase, aber das ist halt in seinem Alter so und wir werden alle nicht jünger. Ich spreche da aus Erfahrung, ich nehme mich da selbst nicht aus. Irgendwann ist es halt so, dass man die schneidest du dann hoffentlich wenn überhaupt dann in die Outtakes, lieber Basti, wenn du das hier schneiden solltest. Ja, was kann man denn noch über den Basti, ich versuche mir noch was Positives zu finden. Nein, ich meine, dass er lektoriert hat und so und dass das vor allem angenommen wird. Das ist natürlich schon eine Geschichte, da das finde ich gut. Also normalerweise, du kannst ja damit auch den total falschen Knopf drücken bei so einer Person, die ist im Endeffekt davon überzeugt, dass sie hier was richtig Gutes geschrieben hat und eigentlich auch nicht bereit, sich dann darauf einzulassen, Kritik von außen anzunehmen. Also das gibt es ja immer wieder. Und insofern finde ich das ganz gut, dass das hier so funktioniert hat. Aber das hört der Basti jetzt erst dann, wenn er das in die Outtakes schneidet. Jetzt ist so, jetzt da ist bin ich wieder. Und ich miete jetzt die Etage 13. Ja, ja. Oh. Cool. Nein, ich habe auch kein Spiel mit dir vor. Ich muss etwas nachholen, schau, was wir schon lange zwischen uns immer hin und her schleifen haben und ich es immer vergesse. Wir machen das jetzt einfach. Was haben wir denn zwischen uns her schleifen? Das ist ein richtig langer Rattenschwanz. Ja, ekelhaft. Richtig ekelhaft. Die Leute gucken schon. Ja, und zwar... vor allem jetzt, weißt du jetzt, wo Abstand wichtig ist? Weißt du, kommst du mit sowas? Da schleife ich alles hinterher. Ja. Und ich habe ja schon lange mit Steffen etwas vor, das habe ich schon lange Zeit angekündigt, das ist jetzt auch nichts großartig Überraschendes für Steffen. Ich wollte schon lange einen Pen and Paper mit dir machen, keine Sorge, das machen wir nicht jetzt, das wäre viel zu wenig Zeit, aber wir machen jetzt Folgendes, wir machen das, was wir von diesem Abend entkoppeln, nämlich wir bauen jetzt deinen Charakter. Das dauert auch nicht lange, das habe ich eine große Begrenzung eingefahren, aber damit die Leute so ein bisschen reinkommen, muss ich kurz leider wieder mal einen kleinen Redeschwall loswerden lassen. Ich versuche ihn aber zu begrenzen, weil ich dasselbe wahrscheinlich nochmal in der Spezialepisode... Ist das die Begrenzung? Ist das so der natürliche Tempomat für mich? Damit ich einfach weiß, jetzt musst du mal die Fresse halten, oder was? Genau. So, ich habe noch ein paar Schiele im Petto, ne? Ja, okay. Erzähl. Genau. Was ist Pen and Paper? Einfach nur, damit die Leute draußen nochmal verstehen, was ist. Pen and Paper. Papier. Richtig. Und es geht hier dabei um ein Hobby von mir, das ich vor längerer Zeit für mich gefunden habe als Spieler, aber auch als Spielleiter. Mir macht vor allem das Spielleitersein noch ein bisschen mehr Spaß. Was ist Pen and Paper? Ihr müsst euch das irgendwie vorstellen wie ein Computerspiel, aber im Endeffekt in analog. Das heißt, du hast Spieler am Tisch sitzen, meistens trifft man sich dazu an Tischen und die spielen einen Charakter. Also viel machen das mit Fantasy-Charakteren oder es gibt viel mit Fantasy-Charakteren. Mhm. Der eine ist ein Ritter, der eine ist ein Zauberer, der eine ist eine Prinzessin, ein was Ritter? Auch immer dir Spaß macht. Ein Ritter. Ein hessischer Ritter. Ein hessischer Ritter. Und der Spielleiter... Ich bin auf der Suche nach Madame Aschebeche. Hat er wieder Martin Schneider Programm. Ich habe es auch verboten, Martin Schneider Programme zu hören. Also wirklich, wirklich. Und dann gibt es den Spielleiter. Und der Spielleiter, der stellt im Endeffekt alles andere dar. Der stellt die Welt dar, also der beschreibt, wie es draußen aussieht. Und der beschreibt auch all die Leute, die nicht von den Spielern gespielt werden. Mhm. Das heißt sogenannte NPCs, neudeutsch. Aber im Endeffekt ist es... Bitte nochmal? Non-playing characters. Genau, genau. Oder und das heißt, im Endeffekt ist es so, wenn wir jetzt uns vorstellen, Steffen wäre ein Charakter und ich würde jetzt sagen, okay, vor dir siehst du jetzt eine Tür, was willst du machen? Dann könnte Steffen dich eintreten, dann könnte Steffen mit der Tür reden, dann könnte Steffen auch einfach die Tür aufmachen. Aber damit er das machen kann, muss er halt zeigen, dass er die Fähigkeit dazu hat. Und das gibt's dann wird es sozusagen komplizierter, dann kann man würfeln, man kann das sehr komplex machen. Das Wichtige für mich ist aber, weil es gibt auch Pen and Paper, also man kann sich überlegen, wie weit man die Regeln mit reinbringen lassen will. Mhm. Für unseren Podcast Pen and Paper habe ich aber gedacht, ist sehr erzählerisch und ich werde uns nicht mit Regeln überfrachten, weil ich das auch blöd finde. Mhm. Aber trotzdem möchte ich gerne die Gelegenheit geben. Das ist gut, habe ich mir fast gedacht. Ich finde das gut, ja. Sehr gut. Also ich kann da auch ein bisschen erzählen. Ich habe beide Seiten schon gespielt. Ich habe die Pen and Paper gespielt, wo du unzählige Tabellen hast mit derjenige hat eine Reichweite von 5 Meter und du musst 3-mal würfeln und sonst was. Mhm. Nein, wir benutzen jetzt ein relativ einfaches System. das System selber würde ich dann auch mal im Detail wahrscheinlich in der Folge selber schildern. Wir kommen jetzt erstmal dazu, dass wir einen Charakter bauen, wobei ich muss, glaube ich, im Vorhinein doch schon mal erklären, worauf das Ganze basiert. Das nennt sich nämlich einfach Würfel eine 4 oder höher. Das ist das Ganze. Wenn du eine 4 oder höher würfelst, dann hast du einen sogenannten Erfolg, genau. Mhm. Und das ist so, wenn du nämlich bei bestimmten Aktionen etwas durchführen willst, dann kannst du zum Beispiel die Würfel würfeln und wenn die eine bestimmte Zahl anzeigen bei manchen Systemen oder wenn die zusammen eine Summe ergeben, dann sagt der Spielleiter, das hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Und das ist meistens so, wenn es nicht geklappt hat, dann sagt der Spielleiter eine Sache, die ist negativ und die passiert dann auch. Also Steffen würde jetzt versuchen, die Tür aufzutreten, die Tür ist leider aus Stahl. Dann würde ich sagen, Steffen hat es nicht geschafft beim Würfeln. Ihm tut sein Fuß gehörig weh und die Tür lacht über ihn. Zum Beispiel. Mhm. Okay. Oder anders sagt der Steffen, ich würde versuchen, die Tür mit dem Schlüssel aufzumachen. Er würfelt eine Zahl, in diesem Fall in unserem System, die ist größer als 4 oder sie ist 4. Dann hat das funktioniert und dann geht die Tür einfach auf. Punkt. Dann würde ich sagen, halt der falsche Schlüssel oder so. Genau. Und Steffen hat im Endeffekt die Tür aufbekommen. Woher kommen denn Gegenstände? Also kann ich mir die einfach ausdenken oder müssen die da sein? Also müssen die da irgendwo in der Nähe verfügbar sein? Genau, das ist etwas, was wir vielleicht auch gleich beim Charaktersachen überlegen können. Zu Anfang überlegt man sich, bevor man ein Abenteuer, so nennt sich das Ganze auch, wo Spielleiter erzählt und die Spieler spielen, ist es so, dass Gegenstände festgelegt werden können, die da haben. Da habe ich jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt, aber das Schöne ist, gleich wenn wir einen Charakter erstellen, gibt es eine Spezialregel, wo du bestimmte Gegenstände hinkriegst, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe, die ich sehr lustig finde. Mhm. Und da können wir gleich drüber sprechen. Das heißt, ich muss aber ein paar Einschränkungen machen, die dir vielleicht nicht gefallen werden, aber damit das vielleicht vom Spiel her so ein bisschen besser passt. Also, mir wäre es lieb, wenn du eher nicht realistisch bleibst, aber eher menschlich bist und alles, was du im menschlichen Bereich machen kannst, da bin ich dann auch relativ offen, aber du könntest jetzt zum Beispiel nicht, was weiß ich, eine Fantasiefigur sein, ein Einhorn oder sonst was, aber für mich kannst du als Mensch alles sein, was du als Mensch sein kannst. Es sollte sich einigermaßen realistisch anfühlen, weil das besser ins Abenteuer passt. Mhm. Aber mehr Einschränkungen will ich dir auch nicht machen. Du bist schon ein Mensch und ab da kannst du von mir aus einen Siox in ich wollte jetzt nicht, dass diese Siox Ureinwohner Amerikas sein. Oder du kannst ein, warum will ich immer Sachen sein, die politisch unkorrekt sind? Das weiß ich nicht, da würde ich mir mal drüber nachdenken. Ich habe gerade überlegt, darf man auch nicht sagen, wie heißt denn du willst ein Inuit sein? Mhm. Ich suche mir auch die schwersten Begriffe aus. Oder ein Deutscher. Ich bin aber Deutscher. Das ist mir egal. Also, gibt es noch irgendwelche Vorgaben zu der Welt, in der das Ganze spielt? Oder, die Welt ist eher realistisch. Mehr will ich aber nicht dazu sagen, weil ich dir sonst vielleicht ein bisschen den Zauber wegnehmen würde, was noch so alles passieren kann. Okay. Ich schlag mal eben mein Regelbuch dafür aus. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin auch mit dem Abenteuer noch nicht ganz fertig. Deswegen machen wir das jetzt zuerst. Und wenn ich das fertig habe, komplett für mich und runtergetippt habe, dann erzähle ich auch ein bisschen mehr, wie ich das gemacht habe, nachdem wir das mal gespielt haben. Ich gucke mal eben gerade, ob ich das finde, was ich für uns aufgeschrieben habe. Denn, Steffen, erstmal die wichtige Frage für mich, bevor wir jetzt zu den Regeln kommen oder zu dem, wie du einen Charakter baust, was auch relativ schnell geht, die Frage, hast du eine Idee, was für einen Charakter du spielen willst? Soll ich dir ein bisschen Zeit geben und in der Zeit die sozusagen den Aufbau eines Charakters erklären, welche Eigenschaften ein Charakter haben kann? Dann kannst du gerade ein bisschen nachdenken. Genau, das kannst du mal machen. Ja. Also, mein System, was ich für unser Pen and Paper ausgesucht habe, basiert auf dem sogenannten Inspectris-System. Das ist relativ einfach, ist auch ein schönes Ding. Bei dem Inspectris-System ist es so, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, du musst eine 4 würfeln, aber auch die Charaktereigenschaften sind relativ einfach. Es gibt im Endeffekt 4 grundlegende Eigenschaften, die man haben kann, die auf denen wir sozusagen würfeln. Mhm. Mehr ist es dann auch gar nicht. Mhm. Es gibt einmal Wissen. Wissen ist für alles, was mit weiß etwas oder eine sehr bekannte Fähigkeit aus vielen Systemen, Wahrnehmung, was sehe ich? Wenn du also zu mir sagst, ich möchte doch jetzt mal gucken, was in Raum XY zu finden ist, dann sage ich, okay Steffen, dann würfel doch bitte mal auf Wissen und dann würde man gucken, okay, hast du das geschafft oder nicht? Es gibt Athletik. Ich glaube, Athletik muss ich nicht großartig viel erkennen. Alles, was körperlich ist, im Gegensatz zu Wissen, würde sich in Athletik stattfinden. Also, wenn Steffen sagt, ich breche die Tür jetzt auf, dann würde ich eher auf Athletik würfeln lassen, um dann zu schauen, ah, okay, er schafft es oder er schafft es nicht. Es gibt Technik, das ist alles, was Umgang mit, ob es nur Computer ist oder auch mit Gegenständen, die vielleicht ein bisschen technischer sind oder vielleicht auch eher handwerklich. Ne? Mhm. Alles, was vielleicht nicht gerade sportlich, athletisch ist, sondern Umgang mit Gegenständen würde ich einfach mal nennen, ist dann in dem Fall Technik. Und eines der Attribute, die ich häufig viel benutze, weil man hier viel schauspielern kann, ist Umgang. Umgang ist der Umgang mit Menschen natürlich. Also wie sozial bist du? Kannst du jemanden von irgendetwas überzeugen, indem du das und das sagst? Mhm. Würden wir jetzt das reine Inspektris spielen, gäbe es hier eine Spezialregel, die so lauten würde, wenn du eine 4 oder höher würfelst, dann darfst du sogar erzählen, wie es weitergeht, was ganz anders ist als in normalen Rollenspielen. Da ist immer so, dass der Spielleiter mal erzählt, was passiert. Oder aber, wenn du weniger würfelst, also schlecht ausgeht, erzählt es wie üblich der Spielleiter. Da ich aber eine Geschichte im Kopf habe und dich ein bisschen mit durchführen will, ist es so, dass wenn du eine 4 oder höher würfelst, ich einfach das Positive einfach erzählen werde, was passiert. Also wie im normalen Rollenspiel auch. Das ist dann anders als in diesem Inspektris-Ding. Zu Anfang ist es so, dass ich dir 10 Punkte geben werde, die du verteilen kannst auf diese 4 Eigenschaften, musst aber in jeder Eigenschaft mindestens einen Punkt vergeben. Das heißt, du kannst letztlich nachher nur noch 6 Punkte verteilen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja. Ich muss mir das aber nochmal kurz überlegen, wenn du die nachher verteilst, ob ich dich nicht zu overpower. Overpower heißt, dass du dann nachher alles schaffst. Ich möchte auch gerne mal irgendwas haben, wo ich merke, das kann Steffen jetzt gerade nicht. Weil das auch mal die lustigen Parts sind. Weil normalerweise kriegt man nur 9 Punkte, ich habe aber 10, denn ich möchte noch die Spezialregeln gleich erklären. Aber zwischendurch die Frage, Steffen, hast du jetzt eine Idee vielleicht für dich schon mal zwischendurch, was du machen willst? Also ich bleibe wie im echten Leben männlich. Ich bleibe kaukasisch wie im echten Leben. Und ich möchte aber ein verrückter Wissenschaftler sein. Verrückter Wissenschaftler, okay. Wie äußert sich das Verrücktsein, damit ich nur ein bisschen Bescheid weiß, wie ich mir den einen vorstellen kann? Naja, also ich würde schon so sagen, also so die Anlage könnte Emmett Brown sein aus Zurück in die Zukunft. Okay. Okay, wie heißt du? Hast du schon einen Namen? Emmett Brown. Nein. Du, überlasse ich dir. Jimmy Blue. Nein, Dog. Dog. Was? Dog hätte ich jetzt gut gefunden, weil Dippy du. Dippy Dog. Dog. Dippy Dog, ja, gibt's auch, aber ach du, so, kannst du dir überlegen. Dog, wie Dog. Dog Muffin. Nee, auch nicht. Okay, auch schon. Du kannst auch noch überlegen. Also du kannst auch bis zur nächsten Folge, wenn wir das spielen, auch noch einen Namen haben. Der Name ist jetzt nicht gerade so hundertprozentig wichtig. Vielleicht willst du dich ja nochmal vorstellen, das nächste Mal, wenn wir in der nächsten Folge das dann machen. Dr. Max Cherry heiße ich. Angelehnt. Bitte? Dr. Max Cherry. Angelehnt. Dr. Max an dieses Getränk. Er hält gerade eine Pepsi Max Cherry in der Hand. Lecker, sehr lecker. Also, kann ich nur empfehlen. Dr. Max Cherry, okay. Professor Dr. Max Cherry, bitte. Da du mir ja gesagt hast, dass du verrückt bist, ist es für mich auch schon so, würde ich natürlich auch das Verrücktsein manchmal als Nachteil sehen. Aber da können wir uns nachher überlegen, ob wir das vielleicht noch irgendwie einbauen. Aber, pass auf. Eine Herausforderung muss hier dabei sein. Nee, natürlich. Es gibt für mich, wenn du die Punkte gleich verteilst, gibt es für dich sogenannte Bonusgegenstände, die du kriegst, wenn du auf eine Eigenschaft 3 Punkte setzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Wissen dir zum Beispiel 3 Punkte gibst, dann erhältst du von mir den Almanach. Das passt jetzt auch gerade sehr gut zu deinem Charakter. Der Almanach ist nämlich aus Zurück in die Zukunft, Surprise, und der gibt dir Auskunft über das nächste Ziel. Wenn du möchtest, kannst du das gerne auch aufschreiben, wenn du es wissen willst. Der Almanach ist so angelegt, dass wenn du diesen Gegenstand bekommst... Ich gehe davon aus, ich bekomme das dann nochmal als PowerPoint-Präsentation. Na klar. das heißt, der Almanach funktioniert wirklich so wie in Zurück in die Zukunft, also wie dieses Sportwetten-Ding. da drin wird dann stehen, wenn du mal nicht weiter weißt, wohin muss ich eigentlich als nächstes? Also ein super Ding, bevor du dich nachher lost fühlst, kriegst du, wenn du 3 Punkte in Wissen dir gibst, den Eimer nach. Oder, das ist jetzt die zweite Regel, du machst eine Aktion, wo ich in dem Spiel sage, der Steffen hat jetzt mit dieser Eigenschaft so eine krasse Aktion hingelegt, der kriegt von mir diesen Gegenstand. Anstatt diese 3 Punkte. Da kannst du dann auch eine Eigenschaft drin haben, wo du nur 1 Punkt drin hast. Ich gebe dir die anderen vor. Das war jetzt Wissen. Wenn du in Athletik dir 3 Punkte gibst, dann kriegst du, also da ist nur der Name des Gegenstands witzig. Der heißt nämlich das Beste. Das Beste, was dir jemals passieren kann. Das ist nämlich eine eng anliegende Weste, die dich einfach vor Schaden schützt. Das heißt, wenn du mal einen in die Fresse kriegst, würde ich dann sozusagen sagen, okay, es ist nicht so schlimm, wie kriegst wenn nicht du so viele Punkte abgezogen. Ja, okay. Kriegst nicht so viele Punkte abgezogen, genau. Also, wobei wir bei diesem auch hier wieder sagen, das mache ich nach Gutdünken. Also das ist auch nichts, wo ich würde jetzt auch bei unserem nicht sagen, so du hast jetzt 50 HP oder so ein Scheiß, das fällt alles weg. Das machen wir einfach nach, ich überlege mir, wie krass das dich trifft und dann überlege ich einfach, ob das passt. Außer du sagst mir, du willst mehr Regeln drin haben, dann würde ich das noch ein bisschen anstrengen. Aber ich finde es für die Hörer dann immer sehr anstrengend. Passt schon so. Du machst das schon. Okay. Würdest du in Technik dir 3 Punkte geben, würdest du von mir das Hackfleisch kriegen, nenne ich es, das Hackfleisch. Und das Hackfleisch ist ein USB-Stick, den du, egal in welches System du das einstecken kannst, muss natürlich so einen entsprechenden Schlitz haben, aber da sage ich dann, das ist ein Multitool, kannst du dieses System für 1 Minute lang so manipulieren, wie du möchtest. Also ist dann schon sehr auf Computer oder auf andere mechanische Geräte bezogen, da bin ich dann relativ frei, was ich sage. Also ich wäre jetzt bei ja, oder? Was gibt's noch? Ja. Das vierte ist ja Umgang. Das ist ja. Der soziale Skill. Da würdest du den Gegenstand das Duft-Ad, dumme Wortspieler einfach, das Duft-Ad ist ein Pheromon, das du dir aufsprühen kannst und das lässt dich für einen gewissen Zeitraum Charaktere auf dich positive reagieren. Das heißt, wenn du jetzt im Gespräch mit einem anderen Charakter bist und der ist dir nicht wohlgesonnen, würdest du das Pheromon zum Beispiel auf dich aufsprühen und der würde dir vielleicht auch, je nachdem, ob das nicht zu unrealistisch ist, auch eher wieder positiv vielleicht auch Informationen geben und sowas. Also, ich fasse nochmal zusammen. In Wissen könntest du den Eimer nachkriegen, in Athletik das Weste, bei der Technik das Hackfleisch und beim Umgang das Duft-Ad. Und jetzt können wir anfangen, für deinen Charakter zu überlegen, wo würdest du deine Punkte am liebsten einbringen? Also du hast jetzt 10 Punkte zur Auswahl bei 4 Charaktereigenschaften und jedes kriegt schon mal 1 Punkt. Ah, okay. Das heißt, du kannst also nur noch 6 Stück verteilen. 6 Stück kann ich noch verteilen. Gut, dann würde ich 3 auf Wissen dann natürlich nehmen. Das würde bedeuten, du hast auf jeden Fall schon mal den Almanach. Den kann man dann halt, würde ich dann halt vielleicht auch, ich sag mal so, der hat eine Aufladung von, du kannst ihn in dem Abenteuer vielleicht 2-mal benutzen. Weil ich finde es blöd, wenn du dann jedes Mal reinguckst und sagst, ich habe keine Ahnung, was ich mache, ich gucke jetzt rein. Das fände ich auch doof. 2-mal, okay? Wobei, ich bin großzügig, ich gebe ihn dir 3-mal. Ach, super. Wobei, nee, ich gebe ihn dir 2-mal und wenn du auf Wissen noch einen weiteren Punkt investierst, dann gebe ich dir 3-mal den Eimer nach. Musst du dir überlegen. Machen wir so. Willst du 4 Punkte haben in Wissen? Bitte was? Willst du 4 Punkte haben in Wissen oder 3? 3. Okay, gut. Dann kriegst du nur 2 Aufladungen. Alles klar. Gut. Dann, wie sieht es bei dir mit Athletik aus? Athletik braucht der verrückte Wissenschaftler wahrscheinlich jetzt nicht ganz so, oder? Vielleicht eher doch. Das kann ich dir nicht sagen. Das liegt eher an deinem Charakter, noch, wie du bist. Ich würde auf jeden Fall noch 1 Punkt für die Technik nehmen. Und nochmal einen für das Soziale. Okay. Moment. Also, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast aber noch 2 Punkte offen. Ach, 2 habe ich noch offen. Ja, das sind ja 10. Wobei, das ist jetzt für mich so, jetzt finde ich es auch ein bisschen krass, wenn du jetzt bei 2 Gegenständen sozusagen nochmal, ich würde sagen, du hast noch 1 Punkt zu verteilen. Ich glaube, wir machen 9 Punkte. Sorry, aber ich glaube, 10 Punkte finde ich dann auch zu viel. Du könntest also dir überlegen, gut, bei Technik oder Umgang. Dann würde ich bei der Technik dann noch den einen dazu nehmen. Den einen dazu, okay. Das heißt, also Wissenschaft, du bist am höchsten, dann Technik als zweites und Umgang. Umgang und dann zum Schluss Athletik. Also das heißt, du bist ein Charakter, der vieles weiß, sich mit Technik gut umgehen kann. Also was heißt vieles weiß, ist in Anführungszeichen, also du kennst dich gut aus. Du bist im Umgang sozialen bist du okay, aber in Athletik, also du bist schon Körperklaus meistens dann, wenn es darum geht, irgendwas Athletisches zu machen. Was mich schon sehr freut, das passt ja auch zu deinem Charakter. ich überlege gerade, ob ich das Verrückte Ah, das Verrückte überlege ich mir bis zur Originalfolge, was ich dir dann noch für hier gebe. Und dann überlege ich mir, ob ich dir vielleicht noch einen Punkt gestatte zu verteilen, wenn der Nachteil so groß ist. Okay. Weil man kann, also für die Erklärung für die Leute, man könnte zum Beispiel, wenn man, wenn jemand sich selber gestattet, einen Nachteil zu machen, weil das ist das Tolle an Rollenspiel, man muss nicht immer nur der overpowerte Superheld sein, sondern man kann auch sagen, ich bin verrückt, wie Steffen das jetzt gesagt hat, finde ich super übrigens. Oder ich sage sowas wie, ich stinke die ganze Zeit, dann heißt ja auch der Umgang mit Leuten halt total scheiße. Und wenn du verrückt bist, dann kann es ja gut sein, dass vielleicht auch einfach mal ein verrückter Anfall dich überfällt oder sowas. Und da kann man dann halt überlegen, für das, dass du dir einen Nachteil auf dich nimmst, gibst du jetzt nochmal einen Vorteil von mir. Also zum Beispiel einen Punkt oder sonst irgendwas. Aber das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Okay. Das heißt, du kannst für dich aufschreiben, vielleicht schreibst du das für dich auf. Ich habe es mal auch notiert, aber das wäre dann sozusagen dein Charakterbogen, etwas, was es bei Pen and Paper häufiger gibt. Mhm. Du bist Dr. Max Cherry und hast in Wissen 3 Punkte, in Athletik 1 Punkt, in Technik 3 Punkte und in Umgang 2. Und du hast dadurch einmal zweimal eine Aufladung mit dem Almanach und auch zweimal die Aufladung, das Heckfleisch zu benutzen. Mhm. Gut, habe ich mir notiert. Was bedeutet das? Ich bin gerade beim Namen. So, also was war das? Okay, kein Problem. Ich sag's dir nach der Aufnahme nochmal, bevor wir es jetzt zu lange in die Länge genau, ziehen. Ja. Oder du tippst einfach kurz ins Trello rein, da kann ich mir auch rauskopieren. Genau. Okay. Ich sage auch nochmal für das System, was es jetzt bedeutet, dass du zum Beispiel 3 auf Wissen hast. Das heißt für mich, du kriegst in das System, das werden wir online machen, geht ja in Zeichen von Social Distancing nicht anders, wir würden es aber auch nicht anders machen, würdest du von mir sozusagen 3 Würfel bekommen. Diese Würfel, das sind normale Standardwürfel, das sind W6 nennt sich das bei den Leuten. Also W steht für Würfel mit 6 Seiten. Mhm. Und das heißt, bei Wissen kannst du mit 3 Würfeln würfeln und die Chance also, dass eine 4 kommt, ist höher, als wenn du bei einem Würfel bei Athletik versuchst, was zu würfeln, weil dann kann ja immer noch 1, 2 oder 3 kommen. Mhm. Das ist das ganze System. Okay. Das heißt, bei Umgang kannst du mit 2 Würfeln würfeln und auch bei Technik kannst du mit 3 Würfeln würfeln. Mhm. Das ist im Endeffekt der Skill, den du mit hast. Und ja, dann freue ich mich darauf, demnächst mit Dr. Max Cherry dieses Abenteuer zu beginnen. Das wird dann eine Extra-Episode. Mhm. Ich werde dann auch in der Episode nochmal hier auf die Charakterbau eingehen. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwurschtelt, aber wir machen das schon. Wir kriegen das hin, den Leuten das hinzugeben. Und wenn ich das Abenteuer fertig habe, dann werde ich Steffen eine Einladung schicken und circa in 2 Jahren hört ihr dann auch endlich die Episode dazu, wie ich uns beide kenne. Ja. Und 3 Jahre, du musst die Schneidezeit dazu rechnen. Das stimmt. Und damit gebe ich dann die Etage 13 auch wieder frei. Gut. Dankeschön. Gut. Sehr gut. Das würdest du jetzt auch endlich mal unterbringen. Na, aber da hätte ich mich auch diesmal drauf eingelassen. Das wäre jetzt nicht so gewesen. Super. Dann können wir weitermachen. Du hast, glaube ich, von einem Film gesprochen, den wir zusammen geguckt haben. Richtig. Dann haben wir zusammen in Social Distancing geguckt. Und zwar Der Schacht auf Netflix. Ein spanischer Film, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Und auch der ist mir über einen Podcast empfohlen worden. Sag doch mal schnell, um was geht's in Der Schacht? Ja, ich bin erstmal einigermaßen überrascht, dass du Der Schacht geguckt hast, weil ich kenne dich ja mittlerweile, dass du sehr, sehr viele Disney-Sachen mir an den Backe bringst, wo die eher so harmlos sind. Und Der Schacht ist für dich, deine Verhältnisse, habe ich gedacht, boah, krass. Ich kann auch anders. Also ich meine, wenn du auf der einen Seite weichgespielte guckst, so sage ich jetzt mal, dann guckst du auf der anderen Seite natürlich dann auch mal ein bisschen was Derberes. Ja? Okay, Steffen, unsere Beziehung hat gerade ein bisschen an Würze gewonnen. Die Seite würde mich mal mehr interessieren, die Dark Steffen, hör mal. Ja. Okay, aber neben diesem Bewunderung, dass du sowas geguckt hast, kurz mal, was Der Schacht ist. Mhm. In Der Schacht geht es darum, dass ein System existiert von einem riesengroßen Haus, also von einem riesengroßen Haus, in dem ein Schacht drin feststeckt und in dem gibt es dreistelliger Zahl Etagen. Man weiß nicht genau, wie viele. Ich weiß es natürlich, aber ich will es jetzt nicht extra sagen, weil das, glaube ich, auch noch ein wichtiger... Das ist auch unsere 13. Etage. Das ist, naja, gut. Egal. Wir haben es einigermaßen okay gekriegt, denn das Prinzip von Der Schacht ist es, dass alle Etagen, die untereinander sind, Essen bekommen. Und zwar immer das Essen von denjenigen, die es vorbekommen haben. Das heißt, Etage 1 kriegt das volle Menü. Etage 2 kriegt das, was Etage 1 übrig gelassen hat. Umgekehrt nummeriert, ne? Von oben nach unten nummeriert, ne? Oder? Du meinst von 1 runter bis 300, ne? Ja. Oder bis wie viel die haben. Ja. Also falls eine Zahl, die stimmt nicht. Genau, es ist wirklich umgekehrt. Das heißt, oben ist 1 und unten ist dann die Zahl, die zum Schluss kommt. Und das heißt, wenn du weit, weit, weit unten bist, kann es gut sein, dass du gar nichts mehr bekommst, weil die Leute einfach natürlich zugreifen. Das ist auch klar, ne? Die greifen sich zu und das ist im Endeffekt das ganze Prinzip. Und in diesem Prinzip findet sich ein Mensch wieder, leider einen Namen habe ich gar nicht im Kopf, aber ein Typ, der sich da eingeschleust hat und der wacht zusammen mit einem älteren Herrn in einem dieser Etagen auf und lernt dann sozusagen mit uns zusammen diesen Schacht dann auch kennen und was das bedeutet und was es überhaupt mit einem macht. Und was es mit einem macht, Steffen, was macht denn der Schacht mit einem? Das ist schon krass, oder? Ja, das ist ja natürlich so ein Sozialexperiment, also letztendlich, also oder, beziehungsweise ist es ja, auch die Widerspiegelung der, ja, der sozialen Verhältnisse, in denen wir leben, natürlich total überspitzt im ganzen Ding. Man könnte da auch so ein bisschen als Vergleich den Film Snowpiercer anführen. Entschuldigung. Anführen. Das war das Wort. Und ja. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, nur eben, dass es da in einem Zug stattfindet, der sich von vorne, von reich bis nach hinten ganz arm praktisch einteilt. Und so ist es halt hier jetzt auch. Und das heißt immer, also umso weiter unten du bist, umso mehr, wie du schon erzählt hast, umso mehr Reste bekommst du. Und das heißt natürlich auch, dass die Leute, die weiter oben sind, Einfluss darauf haben, was du am Ende dann noch bekommst. Ja. Und das wird natürlich zum Teil auch ausgenutzt. Ne? Voll. Es wird wohl einmal im Monat durchgemischt. Ne? Dann sind die Leute auf einmal woanders in einer anderen Etage, finden die sich wieder. Ja. Die werden irgendwie betäubt und dann werden die neu sortiert. Wie war denn die Genese? Das heißt, wie kommen die da rein? Indem die sich freiwillig melden, oder? Genau, also der Typ, der jetzt hier mit dabei war, der hat sich, meine ich, freiwillig gemeldet, um einen Abschluss zu kriegen. Während es andere gibt, die, glaube ich, anstatt einer Haftstrafe in den Schacht lieber gegangen sind. Also ich glaube, der, mit dem er auf derselben Etage ist, der ältere Herr, also übrigens sehr toller Charakter, wie ich finde, sehr, sehr böse, der soll, glaube ich, eine Haftstrafe kriegen, da bin ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, und hat stattdessen gesagt, okay, ich gehe dann halt, der sollte in die Psychiatrie oder sowas und geht stattdessen lieber in den Schacht und hat dann gesagt, okay, stattdessen kannst du lieber in den Schacht gehen und dort sozusagen dann deine Strafe absitzen. Ja, und natürlich dann als Zuschauer schon wieder das Gedankenexperiment offen, ist er grundsätzlich böse oder hat ihn das System da drin böse gemacht? Ja? Also das ist halt immer so die Frage, die dann so im Raum steht. Also natürlich haben die auch Charaktere ausgewählt, die von sich aus schon eine gewisse Charaktereigenschaft mit sich bringen, ja, und das dann sicherlich irgendwo ausnutzen. Aber es kann natürlich auch, natürlich ist das dann auch sehr wahrscheinlich, oder dass das Haus oder dieser Schacht halt das Übrige dazu tut dann noch. Ne? Also diese Wandlung meinst du ja auch bei ihm letzten Endes. Ja. Also das ist ja, wo er sich am Anfang so noch sehr solidarisch tut und so mit allen, naja, macht er dann halt auch eine Wandlung hin, wobei er nie so komplett in diesen Arsch verwandelt wird. Also er nutzt dann zwar Mittel zum Zweck letzten Endes, aber immer mit dem Guten im Hintergrund noch. Ne? Also, Also der, du sprichst gerade von dem Hauptcharakter, das ist auch gut gemacht von dem Film. Die haben halt einen totalen Neuling da reingebracht und einen, der schon länger mit drin ist, was eine super Konstellation ist, weil über den älteren Menschen, der sozusagen mit ihm mit drin ist, erfährt man halt, wie es da so in dem Schacht ist. Mhm. Und man kann halt auch mal einen Gegenstand mit reinnehmen. Und das Schöne ist, unser Hauptcharakter hat das Buch Don Quixote mitgenommen, also der Kampf gegen Windmühlen. Mit der Interpretationskeule drüber gehauen, okay. Aber sein Mitbewohner hat ein Messer mitgenommen. Mhm. Naja, da kann man sich natürlich schon vorstellen, wer ein Messer irgendwo mit reinbringt, der wird es vielleicht auch irgendwann benutzen. Genau. Und im Laufe des Films lernt man halt auch noch ein paar andere Charaktere kennen. Zum Beispiel, ganz interessant ist auch die Frau, die nach ihrem Kind sucht, die durch jede Etage immer wieder fährt. Und dafür auch, also mit der möchtest du dich nicht anlegen, weil die auch einfach Leute sofort instant killen kann, weil die halt ihren Sohn, glaube ich, sucht. Sohn war das. Aber ich muss auch echt sagen, und das sage ich jetzt mal, der sowieso schon immer die härtere Variante wäre, ich fand den stellenweise, als sie in die letzten Etagen gefahren sind, die es da gibt, sehr, sehr hart. Sehr, sehr hart, was da gezeigt wurde. Also wirklich ich will jetzt nicht, also blutig, nee, blutig einfach. Ja, ja. Also richtig schon, krass. Also wie gesagt, der Snowpiercer erwartet, der sollte sich darauf einstellen, dass es hier nochmal einiges deftiger zugeht. Also ich kenne Snowpiercer gar nicht vom Titel her. Was ist denn Snowpiercer? Snowpiercer ist dieser Zug, der, also die ganze Erde ist praktisch eine Eiszeit anheimgefallen, einer neuen. Mhm. Und der Snowpiercer, also alles ist im Grunde abgestorben, ja. Und der Snowpiercer sammelt das letzte Leben der Erde in Form von Menschen halt, also menschliches Leben, das letzte menschliche Leben sammelt er und fährt halt nonstop um die Erde drumherum. Und und in diesem Zug gibt es halt dieses Klassensystem. Ah, verstehe. Krass, dann muss ich mir den gucke ich mal als nächstes an. Das klingt ja richtig spannend. Also habe ich nur vom Titel mal gehört. Ich habe einen ganz anderen Film im Kopf gehabt dazu. Okay, cool. Muss ich echt sagen. Hat auch so seine brutalen Momente, aber nicht so brutal, wie es jetzt da dargestellt wird. Bei der Schacht, ne? Ja, also ich fand, also ich glaube, ich war von dem, was da drin passiert, so krass abgelenkt. Das ist natürlich die Sozialkomponente so ein bisschen, ich bin ja so der spielerische Typ und ich fand dieses Spiel, dass Leute in so einem Schacht drin, also schon echt richtig krass abartig. Und es wird ja auch immer gegengeschnitten zwischendurch, wie oben in Etage 1 das gekocht wird von diesen ganzen Etepetete-Köchen und sonst was. Und vom Maestro. Und dann geht das einfach runter und wird natürlich von den Leuten einfach mit den Händen weggegessen, der ganze Scheiß. Und im Endeffekt gibt es ja auch eine Theorie von einer Frau, die da sozusagen arbeitet in der Verwaltung, die hat gesagt, wenn alle Etagen sich einfach nur ihre Portion nehmen würden, dann würden sie alle überleben. Ja, aber in den unteren Etagen, also in den oberen Etagen, das hält sich ja kein Arsch dran. Das ist ja die Sozialkritik da dran, ne? Genau, richtig. Und das fand ich. Fattgefressen, ja, und unten kriegen sie dann die Reste und vielleicht noch. Ja, gut, das wollen wir dann jetzt ausführen. Aber. Hast du das über Fest und Flauschig kennengelernt, als Podcast-Empfehlung? Nee, über den Podcast vom Hans-Ulrich Pönack. Über hast du erzählt, Kinowoche, genau. Ein kleines Logikproblem habe ich mit der Frau, die ihr Kind sucht. Vielleicht kannst du mir das erklären. Die fährt ja immer wieder nach unten. Wie kommt die wieder hoch? Die müsste ja eigentlich bis nach ganz unten fahren und dann wird doch diese Plattform automatisch wieder so hochgewuchtet. Aber die war einmal nicht mit drauf, als sie nach oben gefahren ist, wo wir es gesehen haben. Ne? Ja. Also das, ich meine, im Endeffekt ist es so, wenn die unten ankommen, dann wissen alle Leute, dass diese Plattform ja richtig schnell wieder nach oben fährt. Und da ist dann halt die Frage... das würdet ihr auch gar nicht überleben dann, oder? Ja gut, also im Endeffekt, wenn man sich so ein bisschen in Richtung Ende denkt, dann, wenn das jemand nicht überlebt, was man auf der Plattform fährt, dann wird das noch ein traurigeres Ende, muss man einfach sagen. Also wäre es ein trauriges Ende. Weil letztlich, ne, was zum Schluss passiert, das wollen wir natürlich nicht sagen, ist dann halt hat mit der Plattform zu tun. Ich muss mir das dann auch nochmal angucken. Ja, ich war auf jeden Fall von dem Schluss auch wirklich so berührt, weil was mit dem Hauptcharakter und sowas passiert, fand ich schon, da habe ich dann auch so zwischendurch mal kurz geschluckt und ich glaube, ich hätte nicht so spät gucken sollen. Ich hatte dann auch schon so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Albträume in der Nacht gehabt, nachdem ich das geguckt habe, weil es ja auch sehr düster ist, muss ich sagen. Also, das finde ich schon krass, muss ich sagen. Ja. Naja. Aber ich hatte auch nach Tiger King, muss ich jetzt mal dazu sagen, ich hatte nach Tiger King dreimal den Albtraum, dass irgendein wildes Tier in meinem Bett ist. Also ich bin, glaube ich, was so Serien nachts angucken ist, werde ich immer älter und schlechter. Also im Sinne von, ich kann das nicht mehr. Naja, das mit dem Älterwerden hatten wir ja heute schon, aber das wirst du erst später hören. Ja, stimmt. Gut. Ja, also... Sehempfehlung. Genau, auf jeden Fall. Also guckt euch das mal an. Ja. Und ich werde es mir jetzt auch nochmal ein zweites Mal angucken, eben um solche Details nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu erkennen. Und genau. Ja. Hast du noch Themen? Haben wir noch Themen? Da steht zwar was drin, aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. also ich könnte ja wir könnten langsam zu unserer Podcast-Empfehlung kommen, wenn du willst. Ja. In dem Fall nach der letzten WhatsApp-Ping-Pong-Folge oder besser gesagt nach unseren so ein bisschen kleinen Spezialfolgen während dieser Krise Wenn das dann überhaupt noch so kommt, dann um die Zeit. Das ist ja natürlich bei unserer Aktualität der Schnittmeister, Entschuldigung. Aber habe ich letztes Mal ja erzählt, dass ich Hörspiele für mich in der Reha wiederentdeckt habe. Dazu in den nächsten Episoden mal wieder ein bisschen mehr, da erzähle ich dann auch mal was dazu. Und ich habe Hörspieler wieder für mich ein bisschen entdeckt. Das ist ja natürlich auch ein Hörmedium, die natürlich anders funktionieren als ein Podcast. Es gibt aber auch viele Pen-and-Paper-Podcasts, wo gerne mal etwas erzählt wird. Mhm. Also so Pen-and-Paper-Geschichten, das gibt es ja auch von Rocket Beans zum Beispiel, einem Kanal, den ich ja auch immer gerne wieder erwähne. Aber ich möchte jetzt ein reines Hörspiel mal erwähnen. Nicht so viel Werbung, die haben schon genug. Leider einen Dienst von den Großen bewerben, denn ich bin jetzt auch bei Audible seit längerer Zeit. Ja. Die brauchen noch Werbung, ja, da musst du. Die brauchen definitiv noch Werbung. Also, weil ich irgendwie auch so ein Probeabo-Dings gemacht habe und das dann natürlich nachher vergessen habe, wie typisch, und hat dann noch so ein bisschen Guthaben übrig. Und ich mag ja Hörspiele für Kinder, dazu gibt es ja bei Audible auch eins, das ist glaube ich eins, was wir beide, ich meine, gehört haben, ich glaube, das hast du mir auch erzählt, ist das nicht dieses Babysitter-Monster von Tommy Krapweis, weißt du den Titel, Steffen? Die habe ich noch nicht gehört, aber ja. Weißt du, wie die heißt? Die will ich mir mal anhören. Genau. Ja, warte mal, wie hieß der? Guck, überleg dir nochmal, genau. Ich erzähle dann in der Zeit so ein bisschen, wenn du nochmal kurz guckst, würde mich gerade interessieren, weil die habe ich glaube ich auch gekauft. Ich habe mir ein erwachsenes Hörspiel herausgesucht, was von dem ich Ghost Sitter, siehst du, ja. Das war doch das, Ghost Sitter von Tommy Krapweis, sehr schön, gibt es auch zum Beispiel, spricht da Christoph Maria Herbst spricht da zum Beispiel einen, den Vampir, sehr schön, sehr schönes Ding. Aber ich möchte ein erwachsenes Hörspiel möchte ich mal empfehlen, und das heißt in dem Fall Ghost Box, ist von Ivar Leon Menger. So. Und Ivar Leon Menger hat vor Ghostbox hat ja schon mal ein weiteres Erwachsenenhörspiel gemacht. Das hieß 1984. Mhm. Ein sehr tolles Hörspiel. Bei 1984 geht es um, um einen Kleinstadt-Sheriff, in dem auf jeden Fall sehr viele Morde auf einmal passieren, und erinnert so ein bisschen an diese Netflix-Serie, die so lange Zeit heute habe ich ja gar nicht mit Namen. Es tut mir leid, Steffen, ich bin heute wirklich Demenzpatient hoch 10. Was war nochmal die Netflix-Serie mit den Kindern, die so gehypt war? Stranger Things. So in die Richtung ging das dann halt so ein bisschen. Die war schon cool gemacht, aber mir hat noch besser gefallen Ghostbox. Worum geht's in Ghostbox? Mhm. In Ghostbox geht's vor allem darum, dass ich mache jetzt den ersten Teil, weil der zweite Teil ist gänzlich in eine ganz andere Richtung, aber auch cool. Mhm. Der erste Teil dreht sich darum, dass eine Frau wegen dem Tod ihres Bruders zur Beerdigung in ihre alte Stadt Heidelberg fährt und dort darüber ganz viele Sachen über sozusagen den Tod von ihrem Bruder rausfindet und dort auch auf eine Maschine stößt, die Ghostbox heißt. Und in dieser Ghostbox kann man in die Erinnerung von Menschen rein. Das Gruselige ist, dass wenn man in dieser Ghostbox Erinnerung von den Leuten zum Beispiel eine bestimmte Spieluhrmelodie hört, wenn man die hört, dass man sozusagen irgendwie verrückt werden kann. Das ist jetzt nur eine der Parallelen. Aber es mischen sich im Laufe dieses Hörspiels immer die Erinnerung mit dem, was wirklich passiert. Und bekannt dafür geworden ist bei diesem Ghostbox-Ding, das Kommando, mit dem man die nächste Erinnerung abruft, weil es sehr oft gesagt worden ist. Das ist nämlich Command Next. Und dann kommt so ein Ton und dann kommt die nächste Erinnerung. Ja. Und dann hat man zwischendurch mal so Passagen, wo man ganz lange gedacht hat, ich höre jetzt gerade, was real passiert. Und dann sagt auf einmal einer Command Next. Und dann merkst du, scheiße, ich war die ganze Zeit in so einer Erinnerung drin. Ich scheiße, ey, habe ich gar nicht mitbekommen. Also es spielt mit den Erwartungen, was ist gerade real, was ist eine Erinnerung von einer Person. Super cool gemacht, weil Sprecher sind top. Die Story ist super, finde ich. Und die Inszenierung ist einfach so, ich jetzt mal sagen, Hollywood-mäßig, also gut Hollywood-mäßig, also super Effekte. Und das finde ich ist schon sehr wichtig für mich. Aber ich habe ja in der WhatsApp-Ping-Pong-Episode ja schon ein bisschen ausgeführt, was mir wichtig an tollen Hörspielen ist und wie ich da hingekommen bin. Dazu hört euch einfach nochmal die letzte Folge an. Ich wollte jetzt nur mal Ghostbox noch mal extra rausnehmen, weil ich die noch mal bei Audible, exklusiv bei Audible, empfehlen kann. Ich mag auch den Stil von Ivar Leon Menger, der das produziert hat und gemacht hat. Also große Hörempfehlung. Diesmal kein Podcast, sondern ein Hörspiel, weil bei Podcast ist mir jetzt in letzter Zeit nicht so viel eingefallen, was ich neu höre. Mhm. Genau. Steffen, hast du was noch? Ja, ich hab, mir ist noch was eingefallen. Also, was heißt eingefallen? Ich habe es ja schon erwähnt. Und zwar, Pönis Kinowoche ist im Moment deswegen ja, empfehlenswert, weil es ohne Pöni auskommen muss. Also, genau. Pöni hat irgendwie zu Hause wohl einen Unfall gehabt jetzt in Quarantänezeiten. Und, ja, liegt Entschuldigung, aber ich habe gerade an einen Wutausbruch von ihm gedacht und der ist irgendwie hingefallen oder sowas. Das kann natürlich sein, aber nee, also, ja, klar, wer Pöni nicht kennt, genau, Wutanfall, das war schon das richtige Stichwort. Dadurch ist er natürlich bekannt geworden durch seine leidenschaftlichen Filmkritiken bei Sat.1 damals im Frühstücksfernsehen, ne? Mhm. Und da hat er das ja eine Zeit lang gemacht oder auch im Radio später. Dann hat er irgendwann einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht und mittlerweile gibt es das Ganze sogar dann als Podcast. Da gehen sie dann wöchentlich auf die aktuellen Filme ein, beziehungsweise jetzt zurzeit halt gerade auf das, was so über Streaming und sowas zur Verfügung gestellt wird. Und ja, jetzt ein paar Episoden lang ist er jetzt schon nicht dabei, weil eben, wie gesagt, er dann wohl einen schwereren Unfall hatte zu Hause und deswegen im Krankenhaus liegen muss und wohl im Anschluss auch noch eine Reha stattfindet. Und deswegen sind die beiden übrigen Verbleibenden, also die Carrie, die das mit ihm eigentlich so als Moderatoren-Duo immer bestreitet, und noch einer aus dem Produktionsteam, die machen das jetzt gerade zu zweit und sind natürlich jetzt trotzdem weiterhin auf die Hörer angewiesen, um das Ganze weitermachen zu können. Und ja, also ich nehme an, das Ganze finanziert sich über Werbung, weil es wird am Anfang immer eine Werbung eingeblendet. Und das kann natürlich dann auch nur funktionieren, wenn das halt entsprechend viele Leute dann runterladen. Ne? Und deswegen sind sie da so ein bisschen drauf angewiesen. Genau. Also das möchte ich kurz empfehlen. Wer da jetzt Pöni noch kennt, der wird ihn jetzt aktuell nicht hören können, aber auch da dann eventuell auch mal in die alten Episoden reinhören. Und in den aktuellen Episoden ist es halt so, dass halt trotzdem genug Filmwissen da ist von den beiden übrig geblieben. Mhm. Und man sich da gerne mal reinhören kann. Auch hast du den nicht irgendwie letztes Mal auch schon empfohlen, meine ich? Das kann sogar sein, aber dann würde ich jetzt halt hier in dem Fall einfach nochmal doppeln, weil jetzt diese Ausnahmesituation da ist. Und wie gesagt, es ist auch ganz gut, um sich mal das ein oder andere Streaming-Angebot noch empfehlen zu lassen. Also wie gesagt, der Schacht habe ich halt auch darüber empfohlen bekommen. Ja, verstehe. Ja, deswegen hört da mal rein. Also gerade jetzt zu Corona-Zeiten kann man das auch mal anhören, wie gesagt, um sich so ein bisschen das Heimkino noch mal ein bisschen... also da habe ich schon viele Empfehlungen, auch über andere Podcasts, wie jetzt zum Beispiel... Der Tiger King, das habe ich auch über die Medienkuh empfohlen bekommen und so weiter. Ja, stimmt. Ja. Ei, ist dir noch irgendwas eingefallen zwischendurch, was du noch gerade so empfehlen willst, so zwischendurch mal einfach ganz kurz? Habe ich noch was zu empfehlen? Okay, mir ist noch was eingefallen, ganz kurz. Was mal außerhalb unserer Bubble ist, unserer Netflix, Disney, Amazon Bubble, nämlich März gegen März. Das läuft auf ZDF in der Mediathek und ist mit Christoph Meyer-Herbst und Annette Frier, einer meiner zwei lieblingsdeutschen Schauspieler, die in zwei verschiedenen Serien, die ich sehr gerne mochte, nämlich Dani Lewinsky und Stromberg, gespielt haben. Und die spielen ein Ehepaar, das sich innerhalb von zwei Staffeln jetzt eigentlich langsam auf eine Scheidung hinarbeitet, kann man einfach sagen, mit schönen Wirrwarr-Spielen hin und her. Und weil ich Christoph Meyer-Herbst sehr gerne mag und Annette Frier auch, kann ich die einfach nur empfehlen. Ganz kurz, schaut euch die mal in der ZDF-Mediathek an, kostenlos. Da würde ich ganz gerne nochmal ein kurzes Spiel nicht, aber doch vielleicht ein kleines Erinnerungsspiel. Mhm. Wo ist dir denn Annette Frier das erste Mal aufgefallen? Wochenshow. Ja, okay. Als Ersatz für Anke Engelke nachher, genau. Hier dasselbe. Und Christoph Maria Herbst? Also vor Stromberg kann ich dir nicht mehr genau sagen, wo der dann noch gewesen ist davor. Musst du mir sagen. Der ist mir das erste Mal aufgefallen bei Anke Engelke, also der Show Lady Kracher. Stimmt, da hat er nämlich im Ensemble mitgespielt zwischendurch. Ja. Hast recht, ja. Mhm, stimmt. Genau. Ja, das ist gut. Ja, da haben wir ihn auch noch gesehen. Weil wir haben mich ja als präsent als Stromberg im Kopf. Es haben sich so diese Darsteller bisher irgendwie so etabliert, dass man gar nicht mehr weiß, wo sind die einen denn zuerst aufgefallen. Ja, ne? Die sind einfach immer da gewesen. So wie Stefan Raab im Faultier, um mal Zeit ja, wobei ja jetzt immer mehr schon wieder davon abgehen, aber selbst der Herr Ich habe die letzte Folge nicht gesehen, aber wir reden von The Masked Singer und ich bleibe einfach dabei. Ich finde es einfach geil. Ja, ja. Also ich fände es phänomenal, wenn das wirklich wäre, aber müsste sich dann doch einige Male ordentlich verstellt haben. Wobei, es gibt immer so Nuancen, auch wenn er jetzt irgendwie was auf Spanisch oder Italienisch singt, ja, gibt es so Nuancen, wo ich dann so denke, so singt der Raab eigentlich. Ja, vor allem kann ich da nochmal hinweisen, ich weiß nicht, ich glaube, meine Familie, gutes Kind, der Stefan Raab hat schon mal Spanisch gesungen, nämlich als Eddie Rodriguez. Richtig, stimmt. Such das mal, das ist richtig, also gut, das ist Material, wo ich sagen würde, heutzutage könntest du sowas nicht mehr machen, weil es, glaube ich, voller nackter Frauen irgendwie ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass er wirklich da gezielt auf vieles hinweisen, ne? was mit Raab irgendwie zu tun hat. Also ganz am Anfang, in einem der ersten Hinweise, ich glaube, das war der zweite dann oder so, oder der dritte, gab es so ein Ding, was im Hintergrund hing, das sehr nach Dusch aussah, zum Beispiel. Ne? Ah, oder, stimmt. Die Dusche, die er mal gemacht hat. Genau, ja. Oder zumindest so grob die Form hatte davon. Und so sagen, also Masked Singer, ja, da können wir auch gerne nochmal, das kann ich auch nur empfehlen, also, aber gut, bis ihr das hört, ist, glaube ich, leider schon wieder um. Schon wieder ein Jahr um. Ich kann auch nur nochmal dazu sagen. Nächstes Jahr dann so, was, Faultier, das war doch letztes Jahr. Letztes Jahr. Ja. Wir reden immer noch über den Engel, was? Der jetzt auch wieder seinen Auftritt hatte, der Engel. Ja, hatte der auch wieder einen? Ja, ja. Okay, ich muss noch nachholen. Ach so, du hast die letzte Folge noch nicht geguckt. Okay. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich weiß aber, wer da aufgelöst worden ist, weil ich gedacht, okay, weil ich diese Staffel mir ein bisschen gedacht habe, jetzt kommen hier so viele nicht mehr, also die jetzt, die letzte kann mir bekannt vor, aber die kamen mir alle nicht mehr so bekannt vor. Also bei der ersten Staffel habe ich noch mehr Verbindung dazu gehabt, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich mag ja trotzdem das Rätsel raten. Deswegen ist, ich finde auch selbst... Die Franziska Knappe, okay, da kann ich noch sagen, okay. Jetzt hat er doch einen Namen gesagt. Kannte ich nicht. Und ich auch nicht. Die Schauspielerin, die jetzt in der vorletzten Episode aufgelöst wurde, die kannte ich nur so ein bisschen vom Sehen her. Ich habe noch nie eine Serie mit ihr geguckt. Also bis in die Spitzen oder wie das hieß oder was das war. Nee, wo hat sie das gespielt? Engel bis in und die Stark. Spitzen klingt irgendwie nicht, eine Haarwendung. Nein, nicht bis in die Spitzen. Engel und Stark war es. Achso, bis in die Spitzen. Bis in die Spitzen gab es auch mal. Von ne? Haaren. Ja. So eine komische Satz 1. Edelstark, ja. Ich finde auch ohne Publikum finde ich die Show eigentlich ganz gut, weil das Rätselraten für mich ja auch sozusagen der fördergründige Teil ist. Ja, also am Anfang fand ich es ein bisschen merkwürdig, so ohne Publikum. Vor allem so dieses künstliches Publikum eingeblendet und so, aber mittlerweile stört es mich jetzt auch nicht mehr so. Man gewöhnt sich auch mittlerweile bei den vielen Shows dran. Wenn es jetzt nicht gerade Skype-Calls sind, die man die ganze Zeit abfilmt. Ja, das stimmt. Da gab es ja auch gute Sachen. Das kann man auch selber machen. Das stimmt allerdings. Ja, ja, also auch so Masked Singer, wenn das noch laufen sollte, dann hört es euch an. Ja. Sieht es euch an. So. Hörst du dir auch den Podcast an danach? Nee, den höre ich mir nicht an. Ja, der ist ganz witzig, der geht auch nicht lang, meistens eine halbe Stunde oder sowas. Okay. Da ist ja jetzt die Frau Carbondale praktisch. Ah, aber das wäre doch deine Podcast-Empfehlung jetzt gewesen. Deine zweite, das ist doch geil. Ja, das ist jetzt sogar eine zweite, siehst du. Und von letztem Jahr der Phil Ofarim, der unter der Kakerlage war. Ne? Die Kakerlage. Nee, nicht die Kakerlage, der Grashüpfer. Entschuldigung, Kakerlage war jetzt dieses Jahr. Und da war ja der Angelo Kelly, den kennst du schon, oder? Ja, den kenne ich auf jeden Fall. Meine Schwester hat immer Kelly Family gesungen, furchtbar. So. Ich bin ja so froh, war es die Boxerin? Das war beim letzten Mal. In der ersten Episode, wen haben sie da enttarnt? Wer war das? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, aber ich bin so froh, wenn sie endlich Didier Hallervorden aus seinem Kostüm rauskriegen. Ja, wobei, auch da spricht eigentlich dagegen, dass der eigentlich zu agil ist. Derjenige, der da drunter steht. Aber vielleicht ist der ja noch agil. Aber wäre lustig, wenn er sich so verstellt hätte. Ne? Natürlich, also ein Wunschkandidat ist es auf jeden Fall, auch bei mir. Aber also genauso wie Raab bei mir ein Wunschkandidat wäre. Aber ich glaube es fast nicht. Also Didis Sohn. Der wäre genauso drauf. Didis Sohn. Nee, aber hier Mirko Nonchev halte ich für realistisch. Oder bei Faultier. Bürger Lars Dietrich. Ja. Okay. Ja, stimmt, könnte auch sein, ja. Aber da lassen wir uns jetzt mal... Also Rebecca Emanuel, haben wir ja gerade gesagt, das war die Göttin. Die war, also klar, die kannte ich auch nur so vom Sehen her. Ich habe mit ihr nichts groß geguckt. Aber Caroline... Achso, hast du jetzt letztens... Ja, ist egal, Caroline Ball, ja. Die kennt man, die, ne? Die weiß ja schon, ja. So, und Stefanie Heinzmann als erste. Die kennt man, ja, genau. Stefanie Heinzmann, genau. Kennt man auch. Angelo Kelly. Und dann war noch die Franziska Knubbe, habe ich schon gesagt. Die kannte ich nicht, Model und kannte ich jetzt auch nicht. Aber ansonsten kannte ich eigentlich alle, zumindest so ein bisschen bisher. Das stimmt, das stimmt. Hast du recht, da hast du jetzt recht. Ja, dort Chamäleon. Ja, das Chamäleon und das Faultier, das sind eigentlich so die spannendsten, finde ich. Wobei, find ich auch. Spannend sind eigentlich alle, also die jetzt noch übrig sind. Der Drache, wer ist das? Hast du da? Das ist Gregor Meile, wurde, glaube ich, öfters mal gesagt. Ja, ne? Der steht halt auch bei den Mitratenden, ist er gerade, ganz Max oben, Giesinger. Ne? Die meisten sind jetzt auf Max Giesinger. Ne? Ah ja, war der nicht letztes Mal? Da war er in der Jury. Ach, Max Giesinger, Entschuldigung, ich wechsle gerade mit Max Mutzke. Ja. Ja, da ist ganz knapp Max Giesinger vorne und auf Platz 2 nur Gregor Meile. Ah, okay. Der Hauptsache Herr Körper beeinflusst die Menschen hier. Das ist nicht schlecht. Der Hase, was denkst du, wer das ist? Können wir ja mal gucken, ob du kongruent zum Publikum bist. Bei Hasen kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Also das habe ich auch gar nicht mehr aktiv im Kopf. Martina Hill. Sind die meisten da tatsächlich. Ach ja, da hatten die ja auch mal gesagt, ja, stimmt. Glaube ich nicht. Also ich glaube fast wieder, dass da jemand drunter steckt, den ich nicht kenne. Ich auch. Ja, also weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ich nicht so eindeutig zuordnen. Aber vielleicht wird es schon auch wieder so ein What-the-fuck-Moment. Das kann natürlich sein. Das also kann sein. Die Heinzmann hätte ich mir jetzt auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Passt gar nicht so im Charakter der Martina. Genau. Das Faultier, okay, da wissen wir, wen du gerne hättest. Aber Community-Tipp ist mittlerweile Sascha. Auf Platz 1. Das ist krass, ja. Das ist krass. Ja. Und wird so interessant für die Hörer, weil es noch nicht schon rum ist. Richtig. Aber Dieter Hallervorden ist immer noch auf Platz 1. Ja, Platz 1. Ja. Aber auch mit weitem Vorsprung. Also 78% zu nächste wäre dann Bürger Lars Dietrich mit 5,7%. Ja, da haben sich halt die Leute drauf eingeschossen. Da auf haben den, sich auf volle Kanne drauf eingeschossen. Und jetzt nochmal sehr interessant, auch der Buschel, da haben sie das letzte Mal irgendwas gesagt, da könnten sogar zwei drunter sein. Theoretisch, das wäre auch lustig. Theoretisch wäre es möglich, aber wie willst du das raten? Ich finde ja Olli Schulz witzig, weil der so groß ist und dann so in so einem Stuhl drin sitzen wird. Ja, ich glaube, das muss eine sehr große Person sein. Ich glaube fast nicht, dass Olli Schulz sowas mitmacht. Nee, ich glaube auch nicht, dass er so drunter ist, aber ich fände es witzig, Vincent wenn das eine Weiß große Person ist. Die Leute immer noch auf Platz Wen? Vincent Weiß. Ah ja. Aber halt auf Platz 2 relativ dicht dahinter Mike Singer. Sagt mir jetzt wiederum nichts. Auch nicht, ja. Ne? Ja. Naja, gut. Ja, gut. Ich bin ich auch ganz, ganz gerne dabei. Vor allem so diese Spannung, wer dann jetzt tatsächlich rausfliegt. Ne? Weil jetzt sind ja wirklich, gut, das sagt man glaube ich jedes Mal, aber jetzt sind ja wirklich fast nur noch die Interessanten drin, außer jetzt mal dem Kaninchen, ich meine, der Hase. Also finde ich zwar so die Figur an sich ganz, ganz, ganz witzig, ja, aber da interessiert es mich am wenigsten, wer dahinter steckt bisher. Ja, ich auch nicht. Der Hase ist mir jetzt auch egal. Und bei den anderen bin ich da schon. Ich will das Faultier wissen. Faultier ist bei mir auch auf Platz 1. Ja, wer kann das? Nee. Also, wie gesagt, Sie haben ja auch schon gesagt, es könnte irgendwie, oder auch beim Chamäleon, könnte das irgendwie in einer sein, der Stimmen nachmachen kann, ja? Ja, gut. Das stimmt, ja. Das stimmt. Da müsste man ziemlich krass die Stimme nachmachen können. Und dann noch, also das Singen halt. Ne? Das Singen klingt halt auch total nach Didi Hallervorden. Ja. Ja, wobei auch nicht immer. Also da, Palüm, palüm. Palüm, palüm. Ja, das wäre der eine Hinweis, aber... Ja, richtig. Ja. Ding dong. Aber das könnten sie schon wieder eingebaut haben, eben um auf die falschen Pferde zu locken. Natürlich. Und nachher hat es im Endeffekt eine ganz andere Bedeutung. Ne? Also, das stimmt. Ich meine, sie erklären sie dann immer mal so, aber eben auch nur stichprobenweise. Also sie erklären es jetzt nicht allumfänglich, was nun alles bedeutet hat. Aber, Was auch mal so ganz abwegige Sachen sind, die man so gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt hat zwischendurch. Ja, wie zum Beispiel die roten Schuhe bei ganz am Anfang, ne? bei Stefanie Hansmann. Stefanie Hansmann, genau. Dass die irgendwie jahrelang hohe Schuhe getragen hat, das wusste ich nicht. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja. Ja gut, ja. Wenn man das verfolgt, und, aber die Schuhe werden ja auch selten gefilmt. Also das ist korrekt. Ja. Ja. Naja. Judy. Gut. Gut. Ja. Hast du noch was? Oder? Nee, das war's. Das waren nur Sachen, die mir gerade kurz im Kopf geflogen sind. Am Ende, ja. Naja. Ja, wir sind am Ende. Aber du hast doch jetzt auch frei, oder? Du hast ja morgen, heute ist Freitag, ne? Bin schon ganz auseinander mit den Wochentagen, glaubst du? Das ist für mich im Moment auch gar kein Unterschied, außer dass ich dann hier vor diesem Computer sitze und dann arbeite, ja. Anstatt es nicht zu tun an einem Wochenende. Das ist irgendwie einerlei gerade. Ja, ja. Naja, gut. Okay. Ja, schauen wir mal. So. Ja. So. Dann fehlt ja nur noch eine Abmoderation. Ach so, ich soll ja moderieren. Ich denke die ganze Zeit so, wann macht er mal was? Was war denn noch? Was fehlt denn jetzt? Wir machen ja Podcast, habe ich ganz vergessen. Ja, okay. Das finde ich witzig, das wäre auch ein guter Folgentitel. Ach, Podcast, habe ich ganz vergessen. Ja, stimmt. Aber der andere ist schöner. Bitte. Egal. Ich habe es schon mal notiert. Es war mir wieder ein Fest. Also, jetzt könnte man das, derzeit könnte man das tatsächlich häufiger machen, wahrscheinlich. Aber ja. Wir gucken mal. Wir versuchen ja mit den WhatsApp-Folgen so ein bisschen hinterherzukommen. Ich bin ja noch da dran, die eine zu machen und ihr habt ja selber mitbekommen in der letzten Folge, wir versuchen da immer zwei Themen unterzubringen und die relativ kurz, aber ihr kennt uns beiden Labersäcke. Steffen hat, glaube ich, mal ein monumentales Epos zu Disney Plus abgeliefert und ich werde wahrscheinlich zu Hörspielen dann auch meinen Senf dazu geben. Wir sind halt zwei Schwafelbacken, wenn man uns mal lässt, ne? Das kann man nicht. Ja, das ist halt so. Man kann uns halt auch einfach nicht ausschalten dann. Nee. Den Ausknopf gibt es manchmal nicht. Bei WhatsApp vor allem nicht. Ja. Außer man ist zu doof, ihn zu drücken. Wen meinst du denn da? So, lieber Basti, es war mir wieder eine Ehre. Ja. Und das nächste machen wir das nächste Mal jetzt eigentlich nochmal eine normale Episode oder kommt dann schon die Rollenspiel-Episode? Das kommt darauf an, wie weit ich vorankomme. Wenn es Rollenspiel werden sollte, dann sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit einplanen, weil so Rollenspielsachen dauern manchmal variabel ein bisschen länger als unsere übliche Folgensachen. Ja, das können wir auch machen, klar. Man kann es natürlich auch unterbrechen, klar, natürlich. Es kommt darauf an, wie Herr Richelzahn vorankommt, aber ich will mich jetzt ein bisschen ransetzen, um es fertig zu kriegen, ja. Gut. Okay, dann bin ich da mal gespannt, in welche Gefilde es uns da so führt. Und ansonsten bleibt nur uns bei den zwei Hörenden zu bedanken, nämlich uns selbst. Und richtig, dem Cutter und dem anderen. Und wir hören uns und bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund. Tschüss. Und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Du legst zuerst auf. Aufzug. Wo kommt der Aufzug? Ach, da ist der Aufzug. Tschüss. Abschlussschütze noch zum Schluss. Ich komme einfach nicht raus. Tschüss. So, jetzt mache ich mir erstmal. Ich will noch nicht die Aufnahme beenden. Aber ich tue es jetzt. Okay. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.